Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Am 4. Dezember 1875, vor 150 Jahren, wurde er geboren und noch heute können viele Menschen Zeilen seiner Gedichte rezitieren und tragen sie als Lebensbegleiter bei sich. Rainer Maria Rilke. Hören Sie, jedes Wort ist eine Frage. Eine lange Nacht über Rainer Maria Rilke von Burkhard Reinartz. Es ist lächerlich. Ich sitze hier in meiner kleinen Stube. Ich, Brigge, der 28 Jahre alt geworden ist und von dem niemand weiß. Ich sitze hier und bin nichts. Und dennoch, dieses Nichts fängt an zu denken und denkt, 5 Treppen hoch, an einem grauen Pariser Nachmittag, diesen Gedanken. Aus Rainer Maria Rilkes Roman »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge«. Ist es möglich, denkt er, dass man noch nichts Wirkliches und Wichtiges gesehen, erkannt und gesagt hat? Ist es möglich, dass man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu schauen, nachzudenken und aufzuzeichnen, und dass man die Jahrtausende hat vergehen lassen wie eine Schulpause, in der man sein Butterbrot isst und einen Apfel? Ja, es ist möglich. Ist es möglich, dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist? Ist es möglich, dass man sogar diese Oberfläche, die doch immerhin etwas gewesen wäre, mit einem unglaublich langweiligen Stoff überzogen hat, sodass sie aussieht wie die Salonmöbel in den Sommerferien? Ja, es ist möglich. Wenn aber dieses alles möglich ist, auch nur einen Schein von Möglichkeit hat, dann muss ja um alles in der Welt etwas geschehen. Der Nächstbeste, der, welcher diesen beunruhigenden Gedanken gehabt hat, muss anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun. Wenn es auch nur irgendeiner ist, durchaus nicht der Geeignetste, es ist eben kein anderer da. Dieser Junge. Belangloser Ausländer Brigge wird sich 5 Treppen hoch hinsetzen müssen und schreiben, Tag und Nacht. Ja, er wird schreiben müssen. Was für weltumstürzlerische Zeilen. Eine radikalere Infragestellung der westlichen Kultur erscheint kaum möglich. Und wie sein Protagonist Malte Lauritz Brigge hat sich auch Rainer Maria Rilke die Aufgabe gesetzt, unermüdlich zu schreiben. Wie von einem inneren Auftrag beseelt, das von der Welt Versäumte nachzuholen und dem bisher Ungesagten eine Stimme zu geben. Diese Passage geht im Endeffekt zurück auf eine entsetzliche Verunsicherungserfahrung. Es ist nicht so, dass einer da selbstmächtig auftritt und sagt, ich zerschlage jetzt alle Konventionen, sondern es ist ein Verzweifelter, der sich aus der Gesellschaft herauskatapultiert findet und tatsächlich an einer entsetzlichen Existenzangst leidet. Manfred Koch, Literaturwissenschaftler und Autor der Biografie Rilke, Dichter der Angst. Und aus dieser Verunsicherung heraus, aus diesem Gefühl heraus, in die normale Welt nicht mehr integriert zu sein, kommen diese umstürzlerischen Fragen. Ist es möglich, dass man bisher alles so gesehen hat? Ist es möglich, dass man sich die Welt so eingeteilt hat nach unseren binären Ordnungen? Mann, Frau, oben, unten, Himmel, Erde und dergleichen mehr. Dass also die ganze menschliche Sprache und Kultur eigentlich infrage gestellt wird. Und Malte sagt anschließend eigentlich, er würde gern integriert sein, er würde gern dazugehören zu dieser vereinbarten Welt der normalen Menschen, aber er kann es einfach nicht mehr. Und daraus entsteht dieser Impuls, der gleichzeitig eine Aufforderung ist, alles neu zu schreiben. Die Rilke-Klischees dominieren in der Forschung, in der Öffentlichkeit. Jeder denkt sofort, Rilke, das ist doch der, der einsam auf dem Berg sitzt und seine großen Duineser Elegien schreibt und so weiter. Diese Klischees haben mich so verstört, dass ich dachte, ich muss doch nach der Durchsicht des Nachlasses, der bei uns in Marbach liegt, tatsächlich eine Biografie schreiben, die diese Klischees attackiert, die sie wendet und in Teilen auch wirklich als solche entlarvt, hoffe ich. Sandra Richter, Autorin der Biografie Rilke, das offene Leben. Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart und Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Rilke hat als junger Mann sich sicherlich mit sich auseinandersetzen müssen, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Ängsten zugleich. Aber hat er beim Schreiben immer wieder entdeckt, dass er sich von sich losschreiben kann. Und zwar schon sehr früh, in den 1890er Jahren, als er in großen Mengen Gedichte schrieb für seine ersten Geliebten und die täglich auch überbrachte und vorlas. Er hatte einen großen Humor, einen Witz, der oft in der Öffentlichkeit und in der Forschung auch gar nicht zum Tragen kommt, weil man immer wieder den großen Dichter sucht. Aber dazu gehört eben auch die andere Seite, die feine Ironie, das Zugehen können auf Menschen. Seine Briefe sind urkomisch mitunter. Neben seinen oft pathetischen Einsamkeitsklagen hat Rilke auch eine enorm kommunikative Seite, vor allem als Briefeschreiber. Und die reizt er aus wie kaum ein anderer Schriftsteller. Es gibt etwa noch 10.000 erhaltene Briefe, darunter die sogenannten Bettelbriefe, die ihm Geld und Wohnmöglichkeiten verschafft haben. Briefe geben einem die Möglichkeit zu kommunizieren, ohne die anderen am Hals zu haben, schreibt er selbstironisch. Es ist so, dass Rilke einerseits ein großer Sprachzauberer ist und das ist was, was mich heute noch immer sehr erreicht. Also er hat die deutsche Sprache ungeheuer beweglich und klingend gemacht. Und zum anderen ist es so, dass er eine wahnsinnig genaue Wahrnehmung in seinen Texten zum Ausdruck bringt. Und ich bin davon überzeugt, dass man, wenn man Rilke liest, sich selbst und seine Umwelt anders und auch besser sieht. Thorsten Hoffmann, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Stuttgart und Präsident der internationalen Rilke-Gesellschaft. Für Rilke war die Wahrnehmung ein ganz zentrales Thema. Und zwar zum einen als Mensch, weil er sich immer weiterentwickeln wollte, immer weiter ins Offene gehen wollte, wie er das nannte. Zum anderen als Künstler. Also das offene Schauen ist für ihn, zumindest am Anfang des 20. Jahrhunderts, fast gleichbedeutend mit Künstler sein. Und wir? Zuschauer, immer überall, dem allen zugewandt und nie hinaus. Uns überfüllt's, wir ordnen's, es zerfällt. Wir ordnen's wieder und zerfallen selbst. Rilkes Entwicklung als Mensch und Dichter ist eng mit dem Zeitenumbruch vor dem Ersten Weltkrieg verbunden, der sich in der Philosophie bei Friedrich Nietzsche, in der Malerei bei Wassily Kandinsky und in der Musik bei Gustav Mahler und besonders bei Arnold Schönberg abzeichnet, der sich von der Tonalität verabschiedet. Die jahrhundertealten Wertsysteme kollabieren, die Bindekraft der Religion schrumpft. Schönheit scheint nicht mehr darstellbar. Mahlers musikalische Linien bleiben brüchig. Kaum beginnt ein musikalischer Bogen oder versucht ein harmonischer Klang Dissonanzen aufzulösen, wird der Fluss schon wieder unterbrochen und Dunkelheit und Erschrecken tauchen auf. Eine Zeit der vorwärts drängenden Grenzüberschreitungen. Thorsten Hoffmann. Rilke ist im Ganzen ein Grenzauflöser. Also zum einen geht es eben darum, die Grenzen der menschlichen Wahrnehmung zu dehnen. Zum anderen meint das ganz konkret auch, dass er diese Unterteilungen, mit denen wir die Welt begreifen, in Frage stellt. Beispielsweise die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten. Ich würde sagen, man kann Rilkes Poetik insgesamt auf den Begriff einer Ausdehnung bringen. Also Peter Sloterdijk, der sich immer mal wieder mit Rilke beschäftigt, hat wirklich auch gesagt, dass das so Dehnübungen für den Geist und die Wahrnehmung sind. 1905 bringt Albert Einsteins Relativitätstheorie die Vorstellung von Zeit und Raum ins Rotieren. Seine Erkenntnisse sind mehr als eine physikalische Theorie. Sie drücken ein Lebensgefühl aus, einen Aufbruch im Sinne des Abrisses alter Lebensgebäude und des Drangs zu neuer Lebensgestaltung. Im Mai 1913 wird in Paris unter Tumulten des Publikums Strawinskys Ballett Le Sacre du Printemps uraufgeführt. Um die Jahrhundertwende und bis in die 1920er Jahre lösen sich Musiker, Maler, Dichter, Tänzer und Schriftsteller von konventionellen Begrenzungen und suchen neue Ausdrucksformen. Was Rilke in dieser Zeit von anderen Künstlern unterscheidet, er will nicht in Dekonstruktionen stecken bleiben. Rilke sucht nach höheren Ordnungen, jenseits der christlich-bürgerlichen Konventionen. Sein Weg soll ins Offene gehen und die beschränkte Wahrnehmung von Mensch, Natur und Kosmos sprengen. Unabhängig davon, ob es um Gegenstände des Alltags oder kulturell Überliefertes geht, um Tiere, Bäume oder psychische Vorgänge. Ein Ideal, das später in den Duineser Elegien seine eindeutigste Ausprägung finden wird. Weil hier sein viel ist und weil uns scheinbar alles das Hiesige braucht, dieses Schwindende, das seltsam uns angeht, uns, die Schwindendsten. Einmal, jedes nur einmal, einmal und nicht mehr. Und wir auch, einmal, nie wieder. Aber dieses einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar. Sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm. Aber zu sagen, versteh's? O zu sagen so, wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein. Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke kommt am 4. Dezember 1875 in Prag zur Welt. Prag gehört damals zur kaiserlich-königlichen Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Die leitenden gesellschaftlichen Positionen sind in deutschsprachiger Hand, wobei die Deutschsprechenden in Prag eine Minderheit darstellen. Als Tscheche von Geburt und Deutscher der Kultur nach fühlt Rilke sich heimatlos. Sein Vater Josef möchte Offizier werden, muss die militärische Laufbahn aber aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Dessen Bruder Jaroslav, ein erfolgreicher Advokat, bringt den Vater bei der böhmischen Eisenbahngesellschaft in der Verwaltung unter. Das enttäuscht die Erwartungen von Renés Mutter Sophie, Fia genannt. Sie strebt nach Höherem, ist künstlerisch ambitioniert und praktizierend gläubig, pflegte einen bigotten Katholizismus, erinnert sich Rilke später. Rilkes Mutter passte nicht recht in die Gesellschaft ihrer Zeit. Sie war ein Kind wohlhabender Eltern, hatte aber nach unten quasi geheiratet. Sie lebte nach einem strengen katholischen Ritus, in Schwarz gekleidet. Sie war gebildet, konnte Französisch, spielte Klavier, hatte ihre eigenen Fantasien, hat auch selbst ein Buch geschrieben mit der Hilfe ihres Sohnes. 1874 bekommt Fia Rilke eine Tochter, die eine Woche später stirbt. Als bald darauf René geboren wird, leidet Fia noch schwer unter dem Verlust ihrer Tochter. Der Junge erhält bezeichnenderweise als zweiten Vornamen Maria. Er kommt als 7-Monats-Kind auf die Welt, ist kränklich und schwach. Die ängstliche Mutter bangt um seine Gesundheit. Der schwierige Start prägt Rilkes Leben in den ersten Jahren. Er ringt mit körperlichen Krankheiten und psychischen Nöten. Es scheint, als wäre ihm sein Körper ein fremder Kontinent. Seinen Körper zu beobachten, wird ihm zur zweiten Natur, meint Sandra Richter. Rilke war sein Leben lang sehr stark auf sich und die Selbstbeobachtung fixiert, so als sei das von Geburt an antrainiert worden, durch beide Eltern, die darauf aufgepasst haben, dass er keinen Windzug abbekommt und so weiter. Und diese Grundnatur, dieses auf sich achten, dieses sich immer wieder um sich sorgen, habe ich nicht dieses oder jenes, das mag man als hypochondrisch beschreiben. Aber es war wohl so, dass Rilke auch tatsächlich kränklich war und dass er möglicherweise sehr früh in seinem Leben sich eine schwere Krankheit zugezogen hat, die ihn sein Leben lang geprägt hat. O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen. Und dann hinaus. Die Straßen sprühen und klingen, und auf den Plätzen die Fontänen springen, und in den Gärten wird die Welt so weit. Und durch das alles gehen im kleinen Kleid ganz anders als die anderen gehen und gingen. O wunderliche Zeit, o Zeitverbringen, o Einsamkeit. Und in das alles fern hinauszuschauen. Männer und Frauen, Männer, Frauen und Kinder, welche anders sind und bunt, und da ein Haus und dann und wann ein Hund, und Schrecken lautlos wechselnd mit Vertrauen. O Trauer ohne Sinn, o Traum, o Grauen, o Tiefe ohne Grund. In dem Gedicht »Kindheit« blickt der 31-jährige Schriftsteller in Trauer zurück auf seine frühen Lebensjahre, auf seine Geschlechtsverwirrung, im kleinen Kleid ganz anders als die anderen zu gehen, wie es im Gedicht heißt. Und in das alles fern hinauszuschauen, auf die Männer, Frauen und Kinder, welche anders sind und bunt. Denn Fia Rilke inszeniert ihren Sohn als Mädchen. Vermutlich als Reaktion auf den frühen Tod ihrer Tochter. René trägt Mädchenkleider, lange lockige Haare und spielt mit Puppen. Er verbindet ein ambivalentes Gefühl mit seiner dominanten Mutter. Er leidet unter ihr und verehrt sie. Anders als sein Vater hat die Mutter das Talent ihres Sohnes schon früh erkannt. Sie war es, die den Sohn sehr früh zum Künstler erzogen hat. Und ich vermute, dass er ihr das zeitlebens gedankt hat, wiewohl er sie heftig beschimpft hat. Aber das ist typisch Rilke. Menschen nicht einfach nur zu verehren, sondern im Gegenteil auch das Gegenteil über sie zu schreiben. So etwa über die Mutter, die er für verstört hält. So heißt es einmal, als er 18 Jahre alt ist. Das ist die Tollhausmutter, die man möglichst wegsperren soll. Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Da habe ich Stein auf Stein zu mir gelegt und stand schon wie ein kleines Haus, um das sich groß der Tag bewegt, sogar allein. Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein. Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut. Sie sieht es nicht, dass einer baut. Sie geht mir mitten durch die Wand von Stein. Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Die Vögel fliegen leichter um mich her. Die fremden Hunde wissen, das ist er. Nur einzig meine Mutter kennt es nicht, mein langsam mehr gewordenes Gesicht. Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind. Sie lebt nicht dorten, wo die Lüfte sind. Sie liegt in einem hohen Herzverschlag, und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag. Musik. Rilkes Kindheit ist sehr stark geprägt von der Trennung der Eltern. Und als die Eltern sich trennen, entscheiden sie, dass sie ihn in eine Schule geben, wo er dafür trainiert wird, diese Offizierslaufbahn einzuschlagen. Und Rilke hat später mal gesagt, niemand ist länger unter Wasser geblieben als ich in dieser Schulzeit. Der Literaturwissenschaftler Thorsten Hoffmann. Er hat auch in dieser Zeit schon geschrieben, aber dieser Druck von außen, das Militärische, damit kann er wenig anfangen. Und vielleicht kann man noch dazu sagen, dass das Geschlechterbild, was Rilke eigentlich in seinen Briefen, aber auch in vielen seiner Werke entwirft, ein entschieden androgynes ist. Also Rilke war so eine männliche Männlichkeit immer fremd, immer unheimlich. Er hat auch wenig eigentlich enge Freundschaften mit Männern gehabt. Und insofern passt natürlich Rilkes Selbstbild zu dieser Offizierslaufbahn-Idee überhaupt nicht. Und dass er da relativ schnell ausgebrochen ist und dahin nicht zurück wollte, ist völlig nachvollziehbar. Wenn man eine sehr dunkle Kindheit hinter sich hat, bei der der Alltag dem Gehen in dumpf-kalten Gassen gleicht und der Feiertag wie ein Rasten im grauen, engen Lichthof ist, wird man bescheiden. Und noch bescheidener, wenn man aus diesen trüben und doch verweichlichten Tagen, 10 Jahre alt, in das raue Treiben einer Militäranstalt gesteckt wird. Wo über das kaum bewusst gewordene Sehnen nach Liebe eine eisige, wilde Pflicht wie ein Wintersturm wütet und wo das einsame, hilflose Herz nach ungesunder Verzärtelung unvernünftige Brutalität erfährt. Nach längeren Krankheitsphasen entkommt René nach einem Jahr dem Drill der Militäroberrealschule Mährisch-Weißkirchen. Er wird entlassen und zieht zurück nach Prag. Dort finanziert ihn sein Ersatzvater, der wohlhabende Onkel Jaroslav. Nach der Vorbereitung in Privatkursen besteht René die gymnasiale Reifeprüfung mit Auszeichnung und studiert an der deutschsprachigen Universität Prag Literatur, Kunst und Geschichte. Er beginnt zu schreiben und veröffentlicht erste Gedichte. Wegwarten heißt eine kleine, selbstfinanzierte Gedichtsammlung, die er an Volksvereine und Krankenhäuser verschenkt oder auf belebten Plätzen an Passanten verteilt. René bombardiert Verlage und Zeitschriften mit Gedichten. Er besucht die Prager literarischen Salons und versucht alles, um auf sich aufmerksam zu machen. Das Klischee vom zurückgezogenen und unsicheren Dichter, auf das Rilke gern festgelegt wird, trifft auf den jungen, ehrgeizigen Mann nicht zu. 1894, er ist gerade 19 Jahre alt, erscheint sein erster kleiner Gedichtband »Leben und Lieder«. Bilder und Tagebuchblätter. Ein Jahr später sein zweiter, Larenopfer. Zwar hat René schon als 15-Jähriger euphorisch an seine Mutter geschrieben, bin jetzt ganz Literat, aber er ist sich der amateurhaften Mängel seiner frühen Gedichte schon bewusst. Meine früheste Publikation Leben und Lieder ist ganz ohne Belang. Soviel ich weiß und hoffe, ist sie eingestampft worden. Mich trieb der ungeduldige Wunsch an, meiner widerstrebenden Umgebung mein Recht auf dichterische Bestätigung zu erweisen. Es ist die einzige Zeit in meinem Leben, da ich nicht mit meiner Arbeit rang, sondern von ihren dürftigen Ansätzen nach Anerkennung ausging. Als der befreundete Maler und Grafiker Emil Orlik dem engen Prager Milieu entflieht und nach München zieht, folgt René ihm im September 1896. Er beginnt das Studium der Kunstgeschichte, sucht nach Förderern und intensiviert sein Schreiben. Er entwirft die Versreihe Christus, 11 Visionen und kommt allmählich in der Kulturmetropole München an. In einem Brief entwirft er 1897 kurz und prägnant eine Vision seiner persönlichen Zukunft. Für die Gegenwart hege ich heißes Streben nach Licht, für die Zukunft eine Hoffnung und eine Furcht. Hoffnung, inneren Frieden und Schaffensfreude. Furcht als erblich nervös belastet, Wahnsinn. Thank you. Am 12. Mai 1897 lädt der jüdische Schriftsteller Jakob Wassermann eine kleine Runde Kulturschaffender zum Tee, darunter auch René Rilke. Dieses Treffen wird Leben und Schreiben des angehenden Schriftstellers auf den Kopf stellen. Er lernt die erfolgreiche Schriftstellerin und Nietzsche-Freundin Lou Andreas Salomé kennen. Kein Zufall, denn Rilke hatte Wassermann gebeten, das Treffen zu arrangieren. In ihrem religionsphilosophischen Essay »Jesus der Jude« sieht er all das, was er mit seinen eigenen Christusvisionen ausdrücken wollte, mit gigantischer Wucht meisterhaft klar ausgesprochen. Lou Andreas Salomé kommt 1861 in Petersburg zur Welt. Sie wächst in einer wohlhabenden, kulturaffinen deutsch-russischen Familie auf. Berühmt wird sie durch ihre literarischen Schriften im Bereich der Philosophie, Religion und Psychologie, deren erste noch unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht werden. Nach der ersten Begegnung empfindet Salomé eher Skepsis gegenüber dem blutjungen Dichter, der sie auch literarisch nicht überzeugt. Rilke ist seit der ersten Begegnung mit Lou entflammt. Er bestürmt die Angebetete mit Briefen, Blumensträußen und Liebesgedichten. Diese intimen Gedichte will Lou nicht veröffentlicht sehen. Bis auf eins, das später seinen Platz im Stundenbuch finden wird. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich, mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Als Rilke um Lou Andreas Salomé warb, war er ein junger, unbekannter Autor, der kaum etwas veröffentlicht hatte. Sie hingegen, die bekannte Salonschriftstellerin, die er anbetete, die er kennenlernen wollte, von der er hoffte, dass sie ihn prägen, formen und auch bekannt machen sollte. Das war etwa 1897, Rilke also, noch keine 22 Jahre alt, Lou Andreas Salomé, diejenige, die den jungen Mann zunächst ablehnte. Sie hätte Nietzsche haben können, warum also jetzt diesen hässlichen Dichterjüngling erhören? Das leuchtete ihr überhaupt nicht ein. Aber es muss an ihm etwas gewesen sein, das sie dann doch aufhorchen ließ. Denn er schrieb ihr Briefe, er las ihr vor, er lief immer mit Rosen in der Tasche herum. Und plötzlich sieht man die beiden im Sommer 1897 gemeinsam in Wolfratshausen in einer Art Kommune leben. Sandra Richter. Die Beziehung zu seiner großen Liebe verändert Rilke von Grund auf. Sein Selbstgefühl, seinen Lebensstil, sein Schreiben und seine männliche Identität. Aus René wird Rainer, ein Name, den er als männlicher empfindet. Ab Sommer 1897 zeichnet er alle seine Veröffentlichungen mit Rainer Maria Rilke. 5 Jahre später beschreiben er und Lou den fundamentalen Einfluss, den sie aufeinander hatten. Die Erfahrung, die damals 100 Stellen zugleich ergriff, sie ging von dem unsagbar Wirklichen aus, das du warst. Nie hatte ich in meiner tastenden Zaghaftigkeit Seiendes so gefühlt, an Vorhandenes so geglaubt und das Kommende so erkannt. Die Welt verlor das Wolkige für mich, dieses Fließende sich formen und sich aufgeben, das meiner ersten Verse Art und Armut war. Ich lernte eine Einfachheit, lernte langsam und schwer, wie schlicht alles ist und wurde reif, von Schlichtem zu sagen. Und das alles geschah, weil ich dir begegnen durfte. Damals, als ich in Gefahr war, mich an Formloses fortzugeben. War ich jahrelang deine Frau, so deshalb, weil du mir das erstmalig Wirkliche gewesen bist. Leib und Mensch ununterscheidbar eins. Darin wurden wir Gatten, noch ehe wir Freunde geworden. Und befreundet wurden wir kaum aus Wahl, sondern aus ebenso untergründig vollzogenen Vermählungen. Nicht zwei Hälften suchten sich in uns. Die überraschte Ganzheit erkannte sich an unfasslicher Ganzheit. So waren wir denn Geschwister, doch wie aus Vorzeiten, bevor Inzest zum Sakrileg geworden. Mit Hilfe von Lou Andreas Salomé überführte Rilke das vom Rosenduft vernebelte Pathos seines Frühwerks in die Moderne, schreibt Sandra Richter in ihrer Rilke-Biografie. Lou Andreas Salomé hatte zwei große Grundsätze. Der eine hieß Einfachheit. Also Verzicht auf Pathos, Verzicht auf Schnörkeleien, das betraf das Werk, das betraf die Handschrift, das betraf das ganze Leben. Einfach, schlicht, am besten barfuß laufen und ganz klar schreiben. Der zweite Grundsatz war, nichts verbergen, das Hässliche annehmen, die dunklen Seiten in sich zur Sprache bringen, genau daraus die Kunst zu schöpfen. Das war die Grundlage der Empfehlungen, die sie Rilke gab und die haben in vielen seiner Werke nachgewirkt. Die Kindheit Rilkes und seine Erziehung als Mädchen beeinflussen ihn noch als Erwachsenen und verunsichern ihn in seiner geschlechtlichen Identität. Andererseits kann er durch seine Doppelgeschlechtlichkeit im Gegensatz zum typischen Mann der Jahrhundertwende seine einfühlsame, emotionale Seite ausleben. Schon früh attackiert er die klassischen Männlichkeitsklischees, was ihm unverhohlenen Hohn, Spott oder Feindschaft einbringt, nicht zuletzt von Schriftstellern. So verortet Bertolt Brecht Rilkes lyrische Auseinandersetzung mit Gott als absolut schwul. Peter Rühmkorff fasst ihn unter Transvestitentum. Gottfried Benn beschimpft ihn 1941 als entartete Existenz. Und Reinhard Götz nennt Rilke eine Nutte. Auch im Mann ist Mutterschaft, scheint mir. Sein Zeugen ist auch eine Art Gebären. Und Gebären ist es, wenn er schafft aus innerster Fülle. Im Ausgang von Friedrich Nietzsche hat man sich gefragt, was macht denn nun eigentlich den großen Künstler aus, der die Gesellschaft ja durch seine Literatur befreien soll? Und eine These dabei war, dass die Doppelgeschlechtlichkeit, das ist, was jeder der Künstler sein will, etwas in sich vereint, dass er den Kindern nahe kommt einerseits oder dem jeweils anderen Geschlecht besonders nahe ist. Und Rilke selbst hat es immer wieder von sich gesagt, dass dieses Mehrgeschlechtliche ihn ganz besonders zum Schreiben anregt. Das tiefste Erlebnis des Schaffenden ist weiblich. Rilke zieht mit Lou Salomé aus der Wolfratshausener Kommune in eine kleine Wohnung nach Berlin, wo sie ganz in der Nähe mit ihrem Mann, dem Orientalisten Friedrich Karl Andreas, in einer offenen, platonischen Beziehung lebt. Zu dritt reisen sie 1899 nach Moskau und treffen dort den Schriftsteller Lew Tolstoi und den Maler Leonid Pasternak. Rilke beeindruckt die russische Kultur und Volksfrömmigkeit. Unter dem Eindruck dieser Reise entsteht der erste Teil des berühmten Stundenbuches, das aus der Perspektive eines russischen Mönches geschrieben ist. Im Stundenbuch gibt Rilke seiner religiösen Suche eine poetische Form. Fast 6 Jahre arbeitet er an der dreiteiligen Gedichtsammlung, die sein zu Lebzeiten erfolgreichster Lyrikband ist. Während der zweiten Russlandreise geraten Rilke und Lou Andreas Salomé 1900 in eine Krise. Sie fühlt sich überfordert, warnt ihn vor drohender Geisteskrankheit, vor dem Anderen in ihm, wie sie es nennt. Der bald deprimierte, bald exaltierte, mal allzu furchtsame, dann allzu hingerissene. Psychologen bezeichnen heute solche widersprüchlichen Gefühle und Verhaltensmuster als bipolar. Rilke reagiert auf Lous Rückzug mit Depressionen und Angstzuständen. In einem Abschiedsgedicht preist der geschockte Dichter seine große Liebe. Warst mir die mütterlichste der Frauen. Ein Freund warst du, wie Männer sind, ein Weib, so warst du anzuschauen, und öfter noch warst du ein Kind. Du warst das Zarteste, das mir begegnet. Das Härteste warst du, damit ich rang. Du warst das Hohe, das mich gesegnet, und wurdest der Abgrund, der mich verschlang. Lou Salomé schreibt Rilke einen letzten Brief und schickt den Unglücklichen fort. Trotz der beidseitigen Verletzungen wird ihre Verbindung nie ganz abreißen. Sie bleibt ihm bis zu seinem Tod als gute Freundin, Wahlmutter und Lebensberaterin verbunden. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gern möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hat uns in der Hand? O süßes Lied! Lou Andreas Salomé war Rilkes wichtigste Liebesbeziehung, aber bei weitem nicht die einzige. Zeitlebens umgab sich der Dichter mit etlichen Geliebten, Freundinnen und Mäzeninnen. Sie waren ihm entweder Wahlmütter, Geliebte, Versorger und literarische Impulsgeber. Einige von ihnen alles zusammen. Vor allem konnte Rilke gar nicht genug Mütter haben. Seine Wahlmütter sollten diverse anspruchsvolle Aufgaben übernehmen. Ihn beschützen und trösten, für sein Fortkommen sorgen, ihn finanzieren und ihm neue künstlerische Welten eröffnen. Und diese vielen Mütter, die sind tatsächlich etwas ganz Besonderes für ihn. Die sind meistens starke Frauen, wie Lou Salomé oder auch seine Ehefrau Clara Westhoff. Sie sind oft sehr viel weiter als er, sie sind älter, sie sind in der Welt herumgekommen, wie seine Frau, die vor ihm Paris gesehen hat. Rilke findet Mäzeninnen und macht sie zu Freundinnen, die seinen kostspieligen Lebensstil finanzieren. So sind Marie von Thurn und Taxis und die reiche Schweizerin Nanni Wunderli-Volkert ihm zugleich Muse und umsorgende Mutter. Es gelingt ihm, in jeder dieser Frauen die Überzeugung zu wecken, sie stehe ganz im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit. Es gäbe nichts Wichtigeres als sie. Sie sei auserwählt, an allem teilzuhaben, was ihn beschäftigt, eine unentbehrliche Gehilfin, um das zustande zu bringen, was dem Dichter das Wichtigste ist, sein Schreiben. Was den Rilke-Biografen Manfred Koch zu der Aussage bringt: Man kann Rilke durchaus als Schnorrer bezeichnen, als Meister des Battlebriefs. Seine Freundin in den Kriegsjahren, Lou Albert Lassard, die Malerin, hat mal geschrieben, dass er im Grunde seines Charakters eigentlich ein Snob war, eben auch in dieser Anspruchshaltung von Freundinnen, jetzt vor allem wie Nanni Wunderli-Volkert in den Schweizer Jahren, mit Luxusartikeln beschenkt zu werden die ganze Zeit, dass er in der Eisenbahn permanent erste Klasse fuhr, dass er in besten Hotels nur abstieg. Also all dies ist eigentlich ein aristokratischer Lebensstil, den er sich nicht verdient hat, sondern den er sich hat bezahlen lassen von Gönnern. Erstaunlich, wie oft der Dichter sich verliebt. Sicher ist nur, Rilke war ein großer Liebender, der es liebte, zu lieben, aber Angst hatte, geliebt zu werden. Und nicht zuletzt eine Drama-Queen. Vor allem seine Briefe quellen über vom eigenen Liebesschmerz. Vom Trennungsschmerz seiner Frauen ist eher nicht die Rede. Er warnt seine Geliebten ausdrücklich vor der unumgänglichen Zurückweisung, in der eine Beziehung mit ihm letztlich enden müsse. merkwürdig klar und distanziert, fast wie ein Psychoanalytiker, beschreibt er sein Liebesmuster. Empathische Annäherung, schnelles Erreichen eines gemäßigten Plateaus und nachlässiger Abklang bei gelegentlich kompensiertem schlechten Gewissen. Ich bin gar kein Liebender. Mich ergreift's nur von außen. Vielleicht, weil mich nie jemand ganz und gar erschüttert hat. Vielleicht, weil mich nie jemand ganz und gar ergriffen hat. Vielleicht, weil ich meine Mutter nicht liebe. Das Prinzip meiner Arbeit ist eine leidenschaftliche Unterwerfung unter den Gegenstand, der mich beschäftigt, dem mit anderen Worten meine Liebe gehört. Vergessen Sie niemals, dass ich der Einsamkeit gehöre, dass ich niemanden brauchen darf, dass meine Kraft aus dieser Ungebundenheit entsteht. Rilke unterscheidet zwischen dem Lieben und dem Geliebtwerden. Er ist sozusagen ein absoluter Verfechter des Liebens, aber er hat Probleme mit dem Geliebtwerden, weil er sagt, wer geliebt wird, und das muss jetzt gar nicht in erotischen Zweierbeziehungen sein, sondern beispielsweise auch im Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern. Wer geliebt wird, ist mit Erwartungen konfrontiert. Das heißt, er ist nicht mehr frei, sondern er hat ein bestimmtes Bild erzeugt, das er jetzt wieder reproduzieren muss, um weiter geliebt zu werden. Und insofern ist das Geliebtwerden für Rilke eine Einschränkung der persönlichen Freiheit und ein Problem. Und Rilkes großes Konzept ist, jetzt eine Form der Liebe zu entwickeln, die ohne diese Beschränkung der eigenen Freiheit auskommt. Kaum eine seiner Geliebten hat die Chance, eine längere Beziehung mit dem Dichter einzugehen. Seiner späten Geliebten Balladine Koslowska empfiehlt Rilke Liebe als Leistung ohne Gegenliebe. Die sogenannte intransitive Liebe, berichtet Thorsten Hoffmann. Der Begriff intransitive Liebe spielt auf das an, was man aus der Sprachwissenschaft kennt. Es gibt intransitive Verben. Das sind Verben, die ohne Objekt auskommen. Also man kann sagen, es regnet. Und Rilke würde eben gerne sagen, ich liebe, ohne das, was in der Regel folgt, dich oder den oder einen Namen. Das heißt, sein Versuch ist, die Intensität der Liebe aufrechtzuerhalten, weil sie Hingabe ist, weil sie auch ein Heraustreten aus sich selbst ist, weil es eine Erweiterung der eigenen Persönlichkeit ist. Aber das Problem ist eben, dieses Geliebtwerden, diese Objektbezogenheit hat immer ein Element von Beschränkung der Freiheit. Das ist natürlich in der Praxis jetzt ganz schwer umsetzbar, aber ich würde sagen, als Richtung kann man damit durchaus was anfangen. Also so viel Freiheit für den geliebten Menschen aufzubringen, wie es dir eben möglich ist. Denn das ist Schuld, wenn irgendeines Schuld ist. Die Freiheit eines Lieben nicht vermehren um alle Freiheit, die man in sich aufbringt. Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies, einander lassen. Denn dass wir uns halten, das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen. Ich glaube, nachträglich können wir schwer eine Diagnose stellen, wie beziehungsfähig oder unfähig Rilke tatsächlich war. Rilke war ein Popstar, einer, der viele Fans hatte, und zwar vor allem weibliche. Diese Fans schrieben ihm Briefe, sie kamen zu ihm, sie warfen ihm Rosen ans Pult, sie schenkten ihm Konfekt und so fort. Er hatte die Wahl, die große Wahl, sich zu begeistern für Frauen oder eben nicht. Diesen Musen, diese suchte er auf, um immer wieder eine neue künstlerische Wende zu empfangen. Im Zentrum seines Lebens, kann man sagen, stand das Werk. Er wollte Großes schaffen und dazu hat er die Frauen oft einfach in den Dienst genommen, ihm Neues mitzuteilen, einen neuen Impuls oder einfach nur einen neuen Funken, der ihn schreiben ließ. Thank you. 1898 lädt der Maler Heinrich Vogeler Rilke in die Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen ein. Vorübergehend fühlt er sich in der weiten Moorlandschaft und im Kontakt mit den hier arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern wohl. Besonders fasziniert ist er von den beiden weißen Mädchen, wie er sie nennt, der Malerin Paula Modersohn-Becker und der Bildhauerin Clara Westhoff. Doch sein tieferes Interesse gilt Clara. Er erlebt sie als mütterliche Lehrerin und begehrt sie gleichzeitig als Frau. Sie öffnet ihn für die Natur und die bildende Kunst und lehrt ihn, neu zu sehen. Ein Sehen, das er später in Paris durch die Begegnung mit Auguste Rodins Skulpturen vervollkommnen wird. Blumen und Bäume hast du mir gezeigt und Feldfrüchte. Vieles andere hast du mich schauen und halten gelehrt. Und zu Großem, das ich mir entzog, hast du mir Wege geöffnet, nicht irgendwelche. Meine Wege hast du mir aufgetan. Fasziniert beschreibt Rilke in Worpswede seitenlang die Skulpturen Claras in seinem Notizbuch und bewundert das Einfache und Große ihrer Arbeiten. Sie erzählt ihm im Atelier von ihrer Zeit in Paris als Rodin-Schülerin. Doch schon bald empfindet Rilke die Worpsweder Künstlerszene als zu idyllisch. Es zieht ihn in die Großstadt Berlin zurück. Clara Westhoff ist inzwischen seine Geliebte geworden. Sie wird schwanger und die beiden beschließen zu heiraten. Im Dezember 1901 kommt die Tochter Ruth zur Welt. Die Ehe verläuft nicht glücklich. Die 22-jährige Clara muss durch ihre Aufgaben als Mutter die bildhauerische Arbeit einschränken und merkt schnell, dass ihr ich-bezogener Ehemann sich durch Ehe und Vaterschaft überfordert fühlt. 3 Monate nach der Hochzeit schreibt Rilke einen Brief an einen Freund, in dem sich Lebensweisheit mit unterschwelligem Egoismus mischt. Eine Dynamik, die sich durch manche seiner Briefe zieht. Es handelt sich in der Ehe für mein Gefühl nicht darum, durch Niederreißung aller Grenzen eine rasche Gemeinsamkeit zu schaffen. Vielmehr ist die gute Ehe die, in welcher jeder den anderen zum Wächter seiner Einsamkeit bestellt und ihm dieses größte Vertrauen beweist, das er zu verleihen hat. Ein Miteinander zweier Menschen ist eine Unmöglichkeit, und wo sie doch vorhanden scheint, ist sie eine Beschränkung, eine gegenseitige Übereinkunft, welche einen Teil oder beide Teile ihrer vollsten Freiheit und Entwicklung beraubt. Aber das Bewusstsein vorausgesetzt, dass auch zwischen den nächsten Menschen unendliche Fernen bestehen bleiben, kann ihnen ein wundervolles Nebeneinanderwohnen erwachsen, wenn es ihnen gelingt, die Weite zwischen sich zu lieben, die ihnen die Möglichkeit gibt, einander immer in ganzer Gestalt und vor einem großen Himmel zu sehen. Die Hochzeitsreise, finanziert von Claras Eltern, führt die beiden ins berühmte Dresdner Sanatorium Der Weiße Hirsch. Noch oft wird Rilke versuchen, seine schwache Gesundheit durch Kuren zu stärken. Meist vergeblich. Und wieder überfällt ihn eine depressive Krise. Die Trennung von Lou ist nicht verarbeitet. Die Beziehung zu Clara kann den Verlust nicht kompensieren. Und es plagen ihn materielle Sorgen. Aber immerhin schreibt er wieder und kleidet seine Verzweiflung, Trauer und Resignation in Gedichte, die zum zweiten Teil des Stundenbuchs werden. Dem kommt nichts mehr, dem stößt kein Tag mehr zu. Und alles lügt ihn an, was ihm geschieht, auch du, mein Gott. Und wie ein Stein bist du, welcher ihn täglich in die Tiefe zieht. Denn auch die Engel fliegen nicht mehr. Schweren Vögeln gleichen die Seraphim, welche um ihm sitzen und sinnen, Trümmern von Vögeln. Pinguinen gleichen sie, wie sie verkümmern. Nicht zufällig nennt Rilke den zweiten Teil des Stundenbuchs Buch von der Pilgerschaft. Er muss fort, sich losreißen von allem Festgefahrenen und bricht nach Paris auf, in die Stadt, die ihn über Jahre quälen und beglücken wird. Ende August 1902 bezieht er eine kleine Wohnung in Paris. Für Rilke ist Paris der Beginn eines neuen Lebensabschnitts und ein Albtraum. Er irrt durch die Straßen und ist erschüttert vom Elend und der Armut vieler Menschen. Der Auftrag, eine Monographie über Auguste Rodin zu schreiben, lässt ihn die Pariser Anfänge überstehen. Eine Zeit lang arbeitet er als Rodins Privatsekretär. Die Begegnung mit dem berühmten Bildhauer wird zum einschneidenden Erlebnis. Die bildende Kunst beeinflusst ihn jetzt immer stärker. Er möchte von nun an statt Befindlichkeitsgedichten plastische Gedichte schreiben und so zum Bildhauer von Worten werden. O alter Fluch der Dichter, die sich beklagen, wo sie sagen sollten, die immer urteilen über ihr Gefühl, statt es zu bilden, die noch immer meinen, was traurig ist in ihnen oder froh, das wüssten sie und dürften's im Gedicht bedauern oder rühmen. Wie die Kranken gebrauchen sie die Sprache voller Wehleid, um zu beschreiben, wo es ihnen wehtut, statt hart sich in die Worte zu verwandeln. Wie sich der Steinmetz einer Kathedrale verbissen umsetzt in des Steines Gleichmut. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Die US-Streitkräfte haben einen Vergeltungsangriff auf die Terrormiliz IS ausgeführt. Verteidigungsminister Hegseth teilte auf der Online-Plattform X mit, es handle sich um eine direkte Reaktion auf den Angriff eines mutmaßlichen Dschihadisten am vergangenen Wochenende. Dabei waren in der Stadt Palmyra 2 US-Soldaten und ein Dolmetscher getötet sowie 3 Soldaten verletzt worden. Allerdings hat sich der IS bislang nicht zu der Tat bekannt. Weiter erklärte Hexeth, Ziel der Angriffe sei es, Waffenlager, Infrastruktur und Kämpfer der Terrormiliz zu eliminieren. Aus den Angaben des Pentagon-Chefes ging zunächst nicht hervor, wie groß das Ausmaß des US-Einsatzes ist. Auch blieb unklar, ob weitere Angriffe folgen könnten. Derweil kündigte die syrische Regierung in Damaskus ihrerseits eine Verstärkung des Kampfes gegen den IS an. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, Hendrich Mann, begrüßt Pläne für mehr Kompetenzen für den Bundesnachrichtendienst. Angesichts der derzeitigen Bedrohungssituation sei es unabdingbar, den deutschen Auslandsgeheimdienst auf das Niveau europäischer Dienste zu heben, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung befinde sich in früheren Abstimmungen zu einem neuen Gesetzentwurf. Hendrich Mann reagierte damit auf eine Medienrecherche, wonach dem BND künftig etwa Sabotageaktionen, Cyberattacken und der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware erlaubt werden könnte. Voraussetzung soll eine sogenannte nachrichtendienstliche Sonderlage sein. Dabei könnte es sich beispielsweise um eine akute Bedrohung für Deutschland oder auch einen seiner Bündnispartner handeln. Verbraucher sollen künftig beim Einkaufen im Internet leichter von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen können. Der Bundestag stimmt einem Gesetzentwurf zu, der eine entsprechende EU-Richtlinie umsetzt. Konkret muss es auf den Webseiten der Händler eine Schaltfläche geben, über die Kaufverträge mit wenigen Klicks widerrufen werden können. Die Pflicht soll voraussichtlich im kommenden Sommer eingeführt werden. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass im Internet abgeschlossene Verträge innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden können. Aktuell müssen dafür meist E-Mails verschickt werden. Die US-Regierung hat Teile der Ermittlungsakten zum Fall Epstein veröffentlicht. Damit wurde die gesetzlich festgelegte Frist zur Veröffentlichung sämtlicher Unterlagen nicht eingehalten. Vize-Justizminister Blanche erklärte, es würden nicht alle Akten zugänglich gemacht, da auf jeder einzelnen Seite die Identität der Opfer geschützt werden müsse. Die vom Kongress beschlossene Frist läuft um Mitternacht Ortszeit in Washington aus. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Schumer, sprach von einer Vertuschungsaktion, mit der Trump vor seiner hässlichen Vergangenheit geschützt werden solle. Trump war über Jahre in Epsteins Umfeld präsent. Es gibt aber keinen Hinweis auf eine Verwicklung Trumps in den Skandal. Der Multimillionär Epstein hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Ein Jahr nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt wird heute der Opfer gedacht. In der Johanneskirche nahe des Tatortes wird am Vormittag ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Außerdem ist eine Gedenkstunde für hinterbliebene und geladene Gäste geplant. Dort soll Bundeskanzler Merz eine Rede halten, auch Sachsens Anhalt-Ministerpräsident Haseloff und die Magdeburger Oberbürgermeisterin Boris werden erwartet. Am 20. Dezember vergangenen Jahres war ein Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Weihnachtsmarkt gefahren. 6 Menschen starben, mehr als 300 weitere wurden verletzt. Gegen den Täter läuft derzeit der Prozess. Den Ermittlern zufolge verkehrte er in islamfeindlichen und rechten Kreisen. Zudem soll er Verschwörungsideologien anhängen und psychisch beeinträchtigt sein. Das Wetter. Nachts vom Südwesten bis in den Osten stark bewölkt und örtlich leichter Regen. Sonst teils aufgelockert bewölkt, vor allem im Süden gebietsweise dichter Nebel oder Hochnebel. Temperaturrückgang auf +7 bis -5 Grad. Am Tage oft viele Wolken, vor allem im Westen örtlich etwas Regen, im Südosten teils heiter, teils neblig trüb, 3 bis 11 Grad, mit den niedrigsten Werten in Ostbayern. Die weiteren Aussichten: am morgigen Sonntag im Norden und östlich der Elbe oft bedeckt, auch sonst oft viele Wolken, teils auch länger neblig trüb, größere Auflockerungen vor allem in Gebirgsnähe. Höchstwerte von Ost nach West zwischen 2 und 12 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Jedes Wort ist eine Frage. Eine lange Nacht über Rainer Maria Rilke von Burkhard Reinartz. Paris 1902. In den ersten Wochen seines Aufenthalts entsteht dort das legendäre Panthergedicht. Rilke streift durch den Jardin des Plantes, den Pariser Zoo, und bleibt vor einem Käfig stehen. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Es ist einerseits ein ganz genaues Gedicht über einen Panther, der gefangen ist, und sozusagen die Beobachtungsinstanz fantasiert sich rein in die Wahrnehmung dieses Panthers, der immer nur die Stäbe sieht, und macht das auf eine klanglich ganz eindrückliche Weise, dass diese Bräsigkeit dieses Panthers in diesen Stäbe, Gäbe, Lauten auch akustisch wirklich nachvollziehbar wird. Also es ist wirklich ein Gedicht, was versucht, so einer Wahrnehmung des Tieres ganz nahe zu kommen. Der Literaturwissenschaftler Thorsten Hoffmann. Und zum anderen ist es natürlich ein großes Symbol für menschliche Gefangenheit. Das kann man auch auf die Zeit um 1900 beziehen. Die Zeit war sozusagen eine enorm ungleichzeitige Zeit, weil man einerseits noch ganz stark dem sehr strikten Offizierston und den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts im wilhelminischen Deutschland verpflichtet war und andererseits wirklich schon ganz modern lebt. Also es gibt WGs, es gibt alleinerziehende Mütter, die die Namen ihrer Partner nicht preisgeben und so weiter und so weiter. Also wir sind an so einer Schwelle zwischen Vormoderne und Moderne, und das haben viele Menschen in dieser Zeit als ungeheure Gefangenschaft empfunden, wenn man beispielsweise an die vielen Schülerselbstmorde auch in dieser Zeit denkt. Und all das sozusagen transportiert dieses Gedicht auf eine ganz unaufdringliche Weise. Marlene Dietrich nennt in den 1920er Jahren den Panther ihr Lieblingsgedicht und bekennt, dass sie Schauspielerin geworden sei, um Rilkes Gedichte stimmig rezitieren zu lernen. Der Panther hat bis heute nichts an Aktualität verloren. 100 Jahre nach der Dietrich verehren heute die Größen der Popkultur den Dichter. So schmückt Lady Gaga ihren Körper mit einer Zeile von Rilke als Tattoo. Und die Band Annenmay Kantereit integriert den Panther in eine Strophe ihres Songs Marie, indem sie Rilkes Schlüsselwort Stäbe durch Städte ersetzt. Ich glaub, mein Blick ist vom Vorüberziehen der Städte so müde, dass er nichts mehr hält. Mir ist, als ob es 1000 Städte gäbe, hinter 1000 Städten keine Welt. Aber was ganz persönlich für mich an diesem Gedicht erstaunlich ist, ist, dass es das einzige Gedicht überhaupt ist, das ich nie auswendig lernen wollte und irgendwann auswendig konnte. Also das scheint irgendwie eine Eindringlichkeit dieser Bilder, auch dieses Rhythmus zu haben, der einen irgendwie überwältigt. Also so, dass man gegen seinen Willen eigentlich diesen Text irgendwann kann, wenn man ihn ein paar Mal liest. 1905 erscheint im Leipziger Inselverlag das Stundenbuch. Mit einer Auflage von 60.000 Exemplaren ist es zu Rilkes Lebzeiten sein erfolgreichster Lyrikband und bringt ihm den Ruf eines unorthodoxen religiösen Schriftstellers ein. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang. Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manches Mal in langer Nacht mit harten Klopfen störe, so ist's, weil ich dich atmen höre und weiß, Du bist allein im Saal. Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da, um deinem Tasten einen Trank zu reichen. Ich horche immer. Gib ein kleines Zeichen. Ich bin ganz nah. Nur eine schmale Wand ist zwischen uns. Durch Zufall. Denn es könnte sein, ein Rufen deines oder meines Munds und sie bricht ein. Ganz ohne Lärm und Laut. Wir dürfen dich nicht eigenmächtig malen, du Dämmernde, aus der Morgen stieg. Wir holen aus den alten Farbenschalen die gleichen Striche und die gleichen Strahlen, aus denen sich der Heilige verschwieg. Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände, sodass schon tausend Mauern um dich stehen. Denn dich verhüllen unsere frommen Hände, so oft dich unsere Herzen offen sehen. Rilke beginnt 1899 in Berlin den ersten Teil des Stundenbuchs mit dem Titel »Die Gebete«. Darin bekennt er sich programmatisch zum Einklang von poetischem Schaffen und Gottsuche. Die Dichter haben dich zerstreut, es ging ein Sturm durch alles Stammeln. Ich aber will dich sammeln, in dem Gefäß, das dich erfreut. Du siehst, dass ich ein Sucher bin, einer, der träumt, dich zu vollenden und dass er sich vollenden wird. Rainer Maria Rilkes poetisches Werk ist durchzogen von religiösen Vorstellungen und Themen. Doch werden diese immer wieder aufgebrochen und in Frage gestellt. Rilke sucht unnachgiebig nach Antworten und misstraut gleichzeitig dem schnellen Finden von Antworten. Seine besondere Skepsis gilt der Glaubenswelt des Christentums. Schon als 17-jähriger Schüler schreibt er die provokanten Zeilen: Ihr lippenfrommen Christen, nennt mich den Atheisten und flieht aus meiner Nähe, weil ich nicht wie ihr alle betöret in die Falle des Christentums gehe. Bereits der junge Rilke distanziert sich von einem Christentum, das den Menschen vorschreibt, was, wie und an wen sie zu glauben hätten. Er will nicht in die Trostfalle eines himmlischen Jenseits tappen, sondern Gott aus der Gerüchtssphäre in das Gebiet unmittelbarer und täglicher Erlebbarkeit versetzen, wie er im Januar 1921 an einen evangelischen Pfarrer schreibt. Rilke misstraut dem Glauben und beharrt darauf, Gott persönlich erfahren zu können. Glauben. Es gibt keinen, hätte ich fast gesagt. Erst muss man Gott irgendwo finden, ihn erfahren, als so unendlich, so überaus, so ungeheuer vorhanden. Dann sei es Furcht, sei es Staunen, sei es Atemlosigkeit, sei es am Ende Liebe. Was man dann zu ihm fasst, darauf kommt es kaum noch an. Aber der Glaube, dieser Zwang zu Gott hat keinen Platz, wo einer mit der Entdeckung Gottes begonnen hat, in der es dann kein Aufhören mehr gibt. Rilke kritisiert das christliche Dogma eines allmächtigen Gottes. Er spricht von der Ohnmacht Gottes und seiner Abhängigkeit vom Menschen. Aufgabe der Menschen sei es, Gott den nötigen Raum zu geben, damit dieser sich in der Welt entfalten und vollenden könne. Gott warte darauf, von den Menschen befreit zu werden, nicht zuletzt von den Künstlern. Ähnlich wie Michelangelo Gott mit seinem Meißel aus dem Stein befreite. Das Gedicht »Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?« hat manche Leser entsetzt. Was für sie blasphemisch klingt, ist für Rilke Ausdruck einer ernsthaften Gottsuche. Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug, wenn ich zerscherbe. Ich bin dein Trank, wenn ich verderbe. Bin dein Gewand und dein Gewerbe. Mit mir verlierst du deinen Sinn. Nach mir hast du kein Haus, darin dich Worte nah und warm begrüßen. Es fällt von deinen müden Füßen die Samtsandale, die ich bin. Was wirst du tun, Gott? Ich bin bang. Mir ist alle Frömmigkeit unbegreiflich oder gleichgültig, die nicht erfindet, die nur nachspricht. Das Verhältnis zu Gott setzt, so wie ich es sehe, Produktivität, ja irgendein, ich möchte sagen, wenigstens privates Genie der Erfindung voraus. Dies ist die Beimischung Unglauben im Stundenbuch. Unglauben nicht aus Zweifel, sondern aus Nichtwissen und Anfängerschaft. Rilke schreibt, dass das Verhältnis zu Gott ein Genie der Erfindung voraussetzt. Das heißt, Gott ist nichts Gegebenes, auf das man sich beziehen kann, sondern Gott muss, also in Rilkes Gottesverständnis, von jedem Individuum neu geschaffen werden. Das heißt, es ist nichts Statisches, es ist immer was Produktives. Und wenn im Stundenbuch, vor allem im ersten Teil, sehr viel dieses Wort Gott vorkommt, dann fällt auf, dass fast genauso häufig das Wort Ich vorkommt. Und das ist für religiöse Lyrik jetzt schon erstaunlich. Aber es erklärt sich daraus, dass eben Gott für Rilke immer eine Erfindung des Ichs ist. Das heißt, das ist immer so eine Mischform zwischen sozusagen religiösem und poetologischem Nachdenken. Der Literaturwissenschaftler Thorsten Hoffmann. Wenn es so ist, dass sich jeder Mensch einen eigenen Gott schafft, dann ist dieser Gott natürlich immer auch subjektiv, also auf die Person bezogen, die sich eben diesen Gott vorstellt. Und das ist Rilkes Idee. Deshalb ist er auch so skeptisch solchen Vermittlerfiguren wie Jesus gegenüber, weil er sagt, die verstellen eigentlich diesen unmittelbaren Kontakt zu Gott. Die sind so eine Art Menschenfigur schon dazwischen. Insofern ist Gott immer eine Projektionsfläche des Ich und kein Trostspender. Sein Gedanke zunehmend ab 1900 ungefähr ist, dass Gott so eine Instanz im Ich ist, zu der man oft keinen Zugang hat. Und dass es letztlich um eine im Ich verborgene Instanz geht, die freigelegt wird, da wo Rilke von Gott spricht. Rilkes religiöse Vorstellungen wandeln sich im Laufe der Zeit. Doch immer bleibt der Dichter einem nahen und schwer fassbaren Gott verbunden, den er nicht in ein festes Gottesbild eingesperrt sehen will. Alle, welche dich suchen, versuchen dich. Und die dich finden, binden dich an Bild und Gebärde. Ich aber will dich begreifen wie die Erde. Mit meinem Reifen reift dein Reich. Rilke empfiehlt einem seiner Leser, den Begriff Gott immer wieder vor sich hinzusprechen, um ihn von allen vorgefassten Bedeutungen zu lösen und Gott ganz neu an der Quelle, wie er schreibt, zu begegnen. Man wird einsehen lernen, dass Worte nur eine von vielen Brücken sind, die das Eiland unserer Seele mit dem großen Kontinent des gemeinsamen Lebens verbinden. Dass Worte nie ganz aufrichtig sein können, weil sie viel zu grobe Zangen sind, welche an die zartesten Räder in dem großen Werke gar nicht rühren können, ohne es zu zerdrücken. Ja, es scheint mir, als wären Worte solcher Art vor den Menschen wie Mauern. Frage jeder sich selbst, ob an den Höhepunkten seines Lebens Worte stehen. Jedes Wort ist eine Frage. Und welches sich als Antwort fühlt, erst recht. Im ersten Teil des Stundenbuchs ist Rilke in den Gedichten, die er auch Gebete nennt, in einem intimen Austausch mit einem Gegenüber, das zwischen einer Person und einer spirituellen Instanz wechseln kann. Der zweite Teil des Stundenbuchs, das Buch von der Pilgerschaft, kommt schon verunsicherter daher. Ich bange manchmal, dass du nicht mehr bist. Rilke wird sozusagen moderner in dieser Zeit um 1900. Er ist sich in vielerlei Hinsicht nicht mehr sicher, wie das Verhältnis des Ich zu seiner Umwelt eigentlich beschaffen ist. Vorher ist das oft noch so, dass er so eine Einheit annimmt zwischen Ich und Gott. Und das wird problematischer. Aber was eben interessant ist, dass Rilke auch in den zweiten und dritten Teilen des Stundenbuchs weiter diesen Gott anspricht. Er wird sich immer unsicherer, aber gibt eben Gott nicht auf. In der Sprache als Angesprochener existiert er weiter. Man erkennt bei Rilke zunehmend, und das ist eben auch diese Hinwendung zu den Dingen, die schon in Worpswede, also im Jahr 1900, einsetzt, dass die Sphäre des Menschen vielleicht doch nicht das Überirdische ist. Also es gibt eben diese Passagen, wo er sagt, da sind die Engel besser, das ist nicht unser Bereich, sondern unser Bereich ist unser Diesseits. Da muss er lernen von den Dingen, anfangen wieder wie ein Kind. Eins muss er wieder können, fallen. Geduldig in der Schwere ruhen, der sich vermaß, den Vögeln allen im Fliegen es zuvorzutun. Rilke spricht an einer Stelle davon, dass die Dichterinnen und Dichter Bienen des Unsichtbaren sind. Das heißt, so wie Bienen ja letztlich Honig produzieren und sammeln dafür, sammeln Dichterinnen und Dichter das Unsichtbare ein. Sie schauen Dinge an und gerade im Kontakt mit der Außenwelt wird das sozusagen, was man sieht, übertragen ins Unsichtbare, ins Innere hinein. Und dann, und das ist eben die spezifisch menschliche Leistung, in beispielsweise Lyrik übertragen und damit überhaupt erst wieder zugänglich gemacht. Diese Lyrik, die Rilke dann so ab 1902 schreibt und auch in den sogenannten Dinggedichten, das ist eben keine objektive Beschreibung der Dinge, sondern es geht immer um eine Übertragung der Außenwelt in Innenwelt. Und dieses Subjektiv-Objektive, diese Mischverhältnisse, die gilt es in Sprache zu fassen. So wie in seinem ersten perfekten Dinggedicht Der Panther. Angeregt durch die Begegnung mit Auguste Rodin und dessen Skulpturen, erweitert Rilke seinen künstlerischen Blick auf die Dinge. Ähnlich wie er in Worpswede durch Clara Westhoff sehen lernt, wird in Paris Rodin sein Lehrer. Beeinflusst von der praktischen Arbeitsweise des Bildhauers, konzentriert Rilke sich jetzt auf die irdischen Dinge, und zwar auf deren Oberfläche, ohne dabei oberflächlich zu werden. Für Rilke gehören alle irdischen Formen, also auch der menschliche Körper, zu den Dingen der Welt. Anschaulich schildert er, was das praktisch bedeutet. Ist nicht alles Oberfläche, was wir kennen? Können wir Inneres anders wahrnehmen, als dadurch, dass es Oberfläche wird? Unsere Freude an einer Frucht, an einem Tiere, an einer Landschaft, ist sie nicht Bedeutung, Auslegung, Aneignung einer bestimmten Oberfläche? Und was wir Geist und Seele und Liebe nennen, ist das nicht alles nur eine leise Veränderung eines nahen Gesichtes? Und muss, wer uns das geben will, sich nicht an das Greifbare halten, an das, was seinen Mitteln entspricht, an die Form, die er fassen und nachfühlen kann. Und weiter. Wer alle Formen sehen und zu geben vermöchte, würde der nicht alles Geistige geben, fast ohne es zu wissen? Jeder von den weiten, verwandelnden Gedanken, es gab einen Augenblick, wo sie nichts waren als ein Schürzen von Lippen, das Hochziehen von Augenbrauen, schattige Stellen auf den Stirnen und dieser Zug auf dem Mund, diese Linie über den Lidern, diese Dunkelheit auf einem Gesicht. Es ist für Rilke die mystische Dynamik der Dinge, die in manchen Augenblicken erlebbar sei, aber nicht machbar. Die beglückende oder erschütternde Wirkung der Dinge betrachtet Rilke nicht als Werk des Künstlers, sondern als ein Geschenk, das sich einstellt oder auch nicht. Und das gelte auch für die Schönheit der Dinge, von denen die herkömmliche Ästhetik irrtümlich meine, ein Künstler könne sie erschaffen. Man kann Schönheit nicht machen, und niemand hat Schönheit je gemacht. Man kann nur freundliche oder erhabene Umstände schaffen für das, was manchmal bei uns verweilen mag. Und der Beruf des Künstlers ist, diese Bedingungen kennenzulernen und die Fähigkeit zu erwerben, sie herzustellen. Im Gegensatz zur frühen Lyrik und dem Stundenbuch erscheint jetzt in den Gedichten nur noch selten ein Ich mit seinen überquellenden Gefühlen, Sehnsüchten und Ängsten. Rilke löst sich auch poetologisch aus der Umklammerung subjektiver Empfindungen und der Überfülle von Reimen, Assonanzen und Alliterationen. Es zeichnet sich eine neue Trias ab aus sachlichem Sagen, einer Hinwendung zu den Dingen und einer geistigen Bewegung hinein ins Offene. Dieses poetologische Programm leitet den Dichter im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Die Rilke-Biografin Sandra Richter. Dieser Aufbruch speist sich, meine ich, schon aus dem Grundimpuls Rilkes. Deshalb hat ihn das auch so angesprochen. Er liest vor dem Ersten Weltkrieg bereits und dann noch mehr im Krieg Hölderlin. Komm ins offene, Freund. Geh in die Natur. Geh zu den Dingen hin selbst. Entdecke die Dinge. Und lass dich darauf ein. Und Rilke hat das sehr angesprochen, weil er dort etwas entdeckte, was ihn besonders betraf. Offen, nicht rational, nicht ordnend, wie ein Tier quasi zu schauen in die Welt. Das wollte er erreichen mit seiner Dichtung, mit seiner Lyrik. Und da meinte er, so speist sich aus der Lyrik das Neue, das ganz andere, das, was Menschen sonst nicht zum Klingen bringen. Rilke ging davon aus, dass all das, was wir sehen, nur die Spitze der Pyramide ist. Das eigentliche Dasein findet darunter statt. Das ist das Dasein, was die Toten einschließt, die längst Gestorbenen, die sind um uns. Die können wir nicht sehen, aber die beeinflussen uns. Etwa auch jetzt, wenn wir hier so fröhlich über Rilke plaudern, dann ist vielleicht Rilke im Raum oder Lou Salomé und die hören mit und die begleiten uns. Das sind die, die uns eigentlich erst den Takt vorgeben und die zu dem führen, was wir sagen oder auch gerade nicht sagen. Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen. Aus jeder Wendung weht es her, gedenk. Ein Tag, an dem wir fremd vorübergingen, entschließt im Künftigen sich zum Geschenk. Wer rechnet unseren Ertrag? Wer trennt uns von den alten, den vergangenen Jahren? Was haben wir seit Anbeginn erfahren, als dass sich eins im anderen erkennt? Durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch. Oh, der ich wachsen will. Ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Der Weltinnenraum ist eben genau das. Das ist die Welt, die mit allem gefüllt ist, die nicht nur Sichtbares enthält, sondern die gerade dort interessant wird, wo wir es nicht mehr sehen, wo wir es nicht mit den Augen wahrnehmen, wo wir es nicht ordnen können, sondern wo etwas passiert, was sich unseren Fähigkeiten, Fertigkeiten entzieht, was uns überfordert geradezu, metaphysisch. Und das hat Rilke besonders interessiert und das hat er versucht, in seiner Dichtung auszudrücken. Der Literaturwissenschaftler Manfred Koch hat seiner aktuellen Biografie den Titel gegeben Rilke, Dichter der Angst und damit Werk und Persönlichkeit des Dichters unter ein zentrales Thema gestellt. Geh ich in dir jetzt? Bin ich im Basalte wie ein noch ungefundenes Metall? Ehrfürchtig fülle ich deine Felsenfalte und deine Härte fühle ich überall. Oder ist das die Angst, in der ich bin? Die tiefe Angst der übergroßen Städte, in die du mich gestellt hast bis ans Kinn? Rilke als Dichter der Angst zu bezeichnen, ist natürlich keine Neuerung. Es gibt einen Autor, einen Interpreten namens Fritz Steen, der lapidar gesagt hat, die Geschichte Rilkes, auch seine literarische Entwicklung, ist auf unheimliche Weise die Geschichte seiner Ängste. Und der plausibelste oder der klarste Beleg eigentlich für dieses zentrale Thema Angst ist der Roman, die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge, der über weite Strecken ein Angstroman ist und ein literarischer Vorschlag, mit diesen Ängsten umzugehen. Immer mit der typisch rilkischen Figur, dass es nicht darum geht, die Ängste jetzt im normalen therapeutischen Sinn wegzukriegen, wegzutherapieren, sondern dass es darum geht, diese Ängste kreativ zu machen. Kreativ machen einer Angst, die aber als Angst, wie Rilke sagt, ausgefürchtet werden muss, bis in ihre letzten Gründe, damit sie tatsächlich literarisch Gültiges hervorbringt. Die verlorenen Ängste sind wieder da. Die Angst, dass ein kleiner Wollfaden, der aus dem Saum der Decke raussteht, hart sei, hart und scharf wie eine stählerne Nadel. Die Angst, dass dieser kleine Knopf meines Nachthemdes größer sei als mein Kopf, groß und schwer. Die Angst, dass dieses Krümmelchen Brot, das jetzt von meinem Bett fällt, gläsern und zerschlagen unten ankommen würde. Und die drückende Sorge, dass damit eigentlich alles zerbrochen sei. Alles für immer. Wenn Rilke sagt, dass es um die Überwindung der Weltangst in der Welt geht, sinngemäß, dann ist damit eben vor allem auch gemeint, dass man sich nicht vorschnell den Tröstungen der Religion hingeben soll, also der traditionellen institutionalisierten Kirchen. Also nicht sich sagen soll, in der Welt habe ich Angst, aber ich kann vertrauen eben auf ein Jenseits, sondern immer diese Grundfigur, eigentlich muss die Angst intensiviert werden. Es gibt ein schönes Zitat des britischen Rilke-Forschers Hugh Mason, der sagte, Rilke hatte die Fähigkeit zur absoluten Angst und er hatte gleichzeitig doch einen so starken Selbsterhaltungswillen, dass er sich dieser absoluten Angst ausgeliefert hat und sie aber eben auch durchstehen konnte. Beeindruckend und tragisch zugleich. Der erlösende Aufschwung beim Schreiben geschieht bei Rilke meistens nur in tiefster Niedergeschlagenheit, oft an der Grenze zum Tod. Je unglücklicher und verzweifelter der Dichter, desto besser werden seine Texte. Manfred Koch. Das ist diese merkwürdige Fähigkeit, dass er sich im Grunde darauf verlassen kann, in schlimmsten psychischen Krisen irgendwann an diesen Punkt zu gelangen, dass gültige Literatur aus dieser Verstörung hervorgeht. Und er hat fürchterliche Krisen durchgemacht und er hat auch fürchterliche Schreiblähmungen durchgemacht. Auffällig ist, dass er eigentlich nicht wie, sagen wir mal, normal depressive Menschen manchmal vollkommen verstummt ist. Er hat fast eigentlich durchgängig immer Briefe geschrieben. Und immer gab es das Grundvertrauen, dass irgendwann das Bedeutende daraus hervorgeht. Und anders war eben auch dieses unglaubliche Projekt, über 10 Jahre hinweg dran zu bleiben an der Fertigstellung dieser Elegien, wäre das gar nicht zu leisten gewesen. Paris 1903. Die ersten Monate in der Metropole aktivieren Rilkes Ängste und Depressionen. Sie werden zum Ausgangspunkt seines Romans, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, an dem er mit Unterbrechungen fast 8 Jahre arbeitet. Ähnlich wie Rilke fühlt sich sein Protagonist Malte von der Großstadt Paris heillos überfordert. September, Rue Tullier. So, also hierher kommen die Leute, um zu leben. Ich würde eher meinen, es stürbe sich hier. Ich bin ausgewesen. Ich habe gesehen Hospitäler. Ich habe einen Menschen gesehen, welcher schwankte und umsank. Die Leute versammelten sich um ihn, das ersparte mir den Rest. Ich habe eine schwangere Frau gesehen. Sie schob sich schwer an einer hohen, warmen Mauer entlang, nach der sie manchmal tastete, wie um sich zu überzeugen, ob sie noch da sei. Ja, sie war noch da. Dahinter? Die Gasse begann von allen Seiten zu riechen. Es roch, so viel sich unterscheiden ließ, nach Jodoform, nach Fett von Pommes frites, nach Angst. Alle Städte riechen im Sommer. Und sonst? Ein Kind in einem stehenden Kinderwagen. Es war dick, grünlich und hatte einen deutlichen Ausschlag auf der Stirn. Das Kind schlief, der Mund war offen, atmete Jodoform, Pommes frites, Angst. Es war nun mal so. Die Hauptsache war, dass man lebte. Das war die Hauptsache. dass ich es nicht lassen kann, bei offenem Fenster zu schlafen. Elektrische Bahnen rasen läutend durch meine Stube. Automobile gehen über mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine Scheibe herunter. Ich höre ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich dumpfer, eingeschlossener Lärm von der anderen Seite, innen im Haus. Jemand steigt die Treppe. Kommt unaufhörlich. Ist da, ist lange da, geht vorbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kreischt. Ah, tais-toi, je ne veux plus. Halt den Mund, ich will nicht mehr. Die Elektrische rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alles. Jemand ruft. Leute laufen, überholen sich. Ein Hund bellt. Was für eine Erleichterung, ein Hund. Gegen Morgen kräht sogar ein Hahn. Und das ist Wohltun ohne Grenzen. Dann schlafe ich plötzlich ein. Malte ist ein sehr ungewöhnlicher Roman, schon allein durch diese Anlage mit 71 unverbundenen Prosastücken, also ohne eine chronologische Handlung. Und er ist, das muss man immer wieder betonen, eigentlich der erste moderne deutschsprachige Großstadtroman. Charakteristischerweise als Großstadtroman über die Stadt Paris, der mit modernsten formalen Mitteln die Hektik, den Terror eigentlich der Großstadt beschreibt. Und das ist verknüpft mit einer autobiografischen Erforschung seiner Kindheit, das auch seinesgleichen in der deutschen Literatur des 19., 20. Jahrhunderts sucht. Also es ist ein wirklicher Pionierroman. Er vereint Erlebniswelten aus Frankreich, französische Literatur, Baudelaire, alles, was die Moderne geprägt hat, dort mit der skandinavischen Moderne, mit den großen Texten von Georg Brandes, mit Kierkegaard. Er nimmt so viele Eindrücke gleichzeitig mit, die Großstadt einerseits, die als Zentrum der Moderne galt, und andererseits das Land, in dem allerdings gerade der Lebensreform kultmodern geworden war. Er spiegelt die unterschiedlichen Modernen gegeneinander im Leben dieses Malte Lauritz Brigge, der als junger Dichter aus Dänemark zum Sinnbild des Künstlers der Moderne wird. Er kommt als Däne nach Paris, ist von seiner Familie getrennt. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, was er macht. Er will irgendwie schreiben. Aber eigentlich ist er jemand, der da irgendwie gestrandet ist und kein anderes Projekt hat, als möglichst intensiv wahrzunehmen, was er sieht. Und das ist eben jetzt für Rilke der endgültige Schritt in die Moderne, dass er einfach versucht, ohne Vorannahmen so genau zu beschreiben, was in dieser Großstadt, also moderne Erfahrung, passiert und was das in seinem Bewusstsein auslöst. Es gibt ein paar Existenzen, auf dem Boulevard Saint-Michel zum Beispiel und in der Rue Racine, die lassen sich nicht irre machen. Die sehen mich an und wissen es. Die wissen, dass ich eigentlich zu ihnen gehöre, dass ich nur ein bisschen Komödie spiele. Und sie wollen mir den Spaß nicht verderben. Sie grinsen so ein bisschen und zwinkern mit den Augen. Kein Mensch hat's gesehen. Im Übrigen behandeln sie mich wie einen Herrn. Es muss nur jemand in der Nähe sein, dann tun sie sogar untertänig. Tun, als ob ich einen Pelz anhätte und meinen Wagen hinter mir herführe. Manchmal gebe ich ihnen 2 Sous und zittere, sie könnten sie abweisen. Aber sie nehmen sie an. Und es wäre alles in Ordnung, wenn sie nicht wieder ein wenig gegrinst und gezwinkert hätten. Wer sind diese Leute? Was wollen sie von mir? Warten sie auf mich? Woran erkennen sie mich? Denn das ist mir klar, dass das die Fortgeworfenen sind. Nicht nur Bettler, nein. Es sind eigentlich keine Bettler, man muss Unterschiede machen. Es sind Abfälle. Schalen von Menschen, die das Schicksal ausgespien hat. Feucht vom Speichel des Schicksals kleben sie an einer Mauer, an einer Laterne, an einer Plakatsäule oder sie rinnen langsam die Gasse herunter mit einer dunklen, schmutzigen Spur hinter sich her. Der Malte Lauritz-Brigge ist auch ein Versuch, mit diesen Ängsten umzugehen. Und was man beobachten kann, ist so eine Figur, die man bei Rilke schon vorher öfter findet, nämlich das, was ja vermeintlich negativ bedrohlich ist, umzudeuten. Also zu sagen, gerade da, wo wir Angst empfinden, entdecken wir uns am intensivsten, begegnen wir Stellen von uns, die wir noch nicht kennen. Und deshalb können wir da auch am meisten lernen. Das ist der Versuch. Also da, wo er beispielsweise ganz intensive Furcht vor dem Tod empfindet, sich klarzumachen, dass diese Furcht vor dem Tod aus mir selbst kommt und insofern eigene Kraft ist, eine eigene Intensität ist. Also auch ein mich selbst spüren ist. Und das ist dieser Versuch, den dieser Malte macht, das anzunehmen. Aber es gelingt ihm nicht abschließend und insofern ist das auch ein Zeichen für die Modernität dieses Romans. Es wird nicht am Ende ein Happy End präsentiert, wo jetzt alles gelungen ist, sondern die zentralen Fragen bleiben offen, bleiben Aufgaben, so wie es für Rilke lebenslang eben Aufgaben blieben. Thorsten Hoffmann. Durch den Roman zieht sich eine zentrale Denkfigur Rilkes, die später auch in Gedichten und den Duineser Elegien auftauchen wird. Ohne Sturz in den Abgrund kein befreiender Aufstieg. In diesem Sinne ließe sich sagen, dass Maltes Furcht und seine Ängste ihn erkennen lassen, dass sein Ich-Zerfall, vor dem er in Paris permanent Angst hat, die Basis einer paradoxen Selbstverwirklichung ist. Wir haben keinen Grund, gegen unsere Welt Misstrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns. Hat sie Schrecken, so sind es unsere Schrecken. Hat sie Abgründe, so gehören diese Abgründe uns. Sind Gefahren da, so müssen wir versuchen, sie zu lieben. Man kann schon sagen, dass dieser Ich-Zerfall im Malte, der auf den ersten Blick negativ ist, eigentlich die Grundlage einer ganz intensiven Selbstbegegnung ist. Denn der Vorwurf, den Malte ja letztlich an die ganze abendländische Kultur richtet, ist, dass man sich den großen Fragen noch gar nicht gestellt hat und immer abgelenkt war, mit anderen Dingen beschäftigt war. Und indem ihm das jetzt nicht mehr gelingt, indem er in Angstzustände reingerät, in Intensitäten der Wahrnehmung, die ihn irritieren, kriegt er Zugang überhaupt zu diesen Seiten seiner Persönlichkeit, die er vorher ignoriert hat. Und das ist die paradoxe Ich-Findung im Ich-Verlust. Durch die Arbeit am Malte Lauritz-Brigge lernt Rilke, seine Furcht umzuwandeln und produktiv zu machen. Als Kind habe er sich noch schlecht gefürchtet, schreibt der Dichter. Aber seitdem habe ich mich fürchten gelernt mit der wirklichen Furcht, die nur zunimmt, wenn die Kraft zunimmt, die sie erzeugt. Wir haben keine Vorstellung von dieser Kraft, außer in unserer Furcht, denn so ganz unbegreiflich ist sie. So völlig gegen uns, dass unser Gehirn sich zersetzt an der Stelle, wo wir uns anstrengen, sie zu denken. Und dennoch, seit einer Weile glaube ich, dass es unsere Kraft ist, all unsere Kraft, die noch zu stark ist. Wir kennen sie nicht. Aber ist es nicht gerade unser eigenstes, von dem wir am wenigsten wissen? Bei aller Schwere des Romans gibt es auch Passagen, die vor humorvoller Beobachtungsschärfe sprühen. Dass es mir niemals zum Bewusstsein gekommen ist, wie viele Gesichter es gibt. Es gibt eine Menge Menschen, aber noch viel mehr Gesichter, denn jeder hat mehrere. Da sind Leute, die tragen ein Gesicht jahrelang. Natürlich nutzt es sich ab, es wird schmutzig, es bricht in den Falten, es weitet sich aus wie Handschuhe, die man auf der Reise getragen hat. Das sind sparsame, einfache Leute. Sie wechseln es nicht, sie lassen es nicht mal reinigen. Es sei gut genug, behaupten sie, und wer kann ihnen das Gegenteil nachweisen? Nun fragt es sich freilich, da sie mehrere Gesichter haben, was tun sie mit den anderen? Sie heben sie auf. Ihre Kinder sollen sie tragen. Aber es kommt auch vor, dass ihre Hunde damit ausgehen. Weshalb auch nicht? Gesicht ist Gesicht. Andere Leute setzen unheimlich schnell ihre Gesichter auf, eins nach dem anderen, und tragen sie ab. Es scheint ihnen zuerst, sie hätten sie für immer. Aber sie sind kaum 40, da ist schon das Letzte. Das hat natürlich seine Tragik. Sie sind nicht gewohnt, Gesichter zu schonen. Ihr letztes ist in 8 Tagen durch, hat Löcher, ist an vielen Stellen dünn wie Papier. Und da kommt dann nach und nach die Unterlage heraus. Das Nicht-Gesicht. und sie gehen damit herum. Nachdem der Roman beendet ist, fällt Rilke erschöpft in sich zusammen. So wie es ihm immer nach dem Ende großer Schreibprojekte ging. Die Hoffnung, sich durch die Niederschrift des Romans von seinen Kindheitsängsten und Depressionen zu heilen, hat sich nicht erfüllt. Weiterhin plagen ihn Abstiegs- und Verfolgungsängste, die ihn bis in die Träume verfolgen. Er flieht aus Paris und beginnt ein unstetes Reiseleben mit Aufenthalten unter anderem in Schweden, Dänemark, Capri, Rom, Neapel, Wien und Venedig. Doch alle Reisen und die damit verbundenen Begegnungen und Affären erlösen ihn weder von seinen seelischen Verfinsterungen, wie er sie nennt, noch nutzen sie seiner angeschlagenen Gesundheit. Besorgt verfolgt Lou Andreas Salomé, inzwischen beste Freundin des Dichters, Rilkes Not und Stagnation. Sandra Richter. Sie hat Ärzte konsultiert und solche Ärzte, die schon früh der Psychoanalyse der Beginnenden nahestanden. Sie hat sich selbst dann davon faszinieren lassen. Und sicher nicht nur, weil sie Rilke therapieren wollte, sondern weil sie tatsächlich fand, das ist ein Erklärungsinstrument für so vieles, für die Kunst der Zeit, aber natürlich auch für die Menschen. Und Rilke, der sollte eines dieser Objekte werden. Sie wollte ihn mit Freud bekannt machen. Sie hoffte, dass da etwas passieren sollte in ihm, das ihn vielleicht beruhigte, aber zugleich weiterschreiben ließ. Sie hat seine Träume untersucht, aber eine Psychoanalyse, die hat Rilke nie gemacht und abgelehnt. Etwas wie eine desinfizierte Seele kommt dabei heraus. Ein Unding, ein lebendiges, rot korrigiert wie die Seite in einem Schulheft. Die Analyse hätte für mich nur einen Sinn, wenn der merkwürdige Hintergedanke, nicht mehr zu schreiben, mir wirklich ernst wäre. Dann dürfte man sich die Teufel austreiben lassen, da sie ja im Bürgerlichen wirklich nur störend und peinlich sind. Und gehen die Engel möglicherweise mit aus, so müsste man auch das als Vereinfachung auffassen. Für eine Psychoanalyse entscheidet sich dagegen seine Frau Clara, die Rilke mit ihrer gemeinsamen Tochter Ruth alleingelassen hat. Clara Westhoff gewinnt durch die Behandlung ihre alte Stärke zurück. Anders ihr Mann. Die chronische Sorge, dass andere ihn vereinnahmen und vom Schreiben abhalten könnten, führt zur radikalen Ablehnung jeglicher therapeutischen Unterstützung. Den Schriftsteller begleiten nach der Niederschrift des Malte-Romans bis zu seinem Tod weiter Depressionen und andere seelische Verfinsterungen. Im Herbst 1911 bietet ihm die Fürstin Marie von Thurn und Taxis eine Wohn- und Arbeitsstätte an, in der Rilke hofft, wieder zu literarischer Kraft zu kommen. Ihr Schloss Duino an der italienischen Adriaküste. Und tatsächlich gelingt es. Er erlebt dort einen Produktivitätsschub, der zu einem dichterischen Zyklus führt, den er für sein wichtigstes Werk hält, die Duineser Elegien. Am 1. Januar 1912 entsteht die erste Duineser Elegie. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Innerhalb von 2 Monaten sind die ersten beiden Elegien vollendet und es folgen Teile weiterer Elegien. Dann bricht der Schaffensstrom ab. Die Arbeit hätte seine Nerven ungeheuer überspannt, schreibt er an Lou Salomé. Mir geht alles. Alles zur Kränkung aus. Ich kränke mich so unendlich seit einiger Zeit, nehme mir alles zu Herzen. Es ist wahr. Duino tat mir nie wohl. Als ob zu viel gleich gestimmte Elektrizität da wäre, die mich überlädt. Im Mai 1912 verlässt der Dichter Duino und stürzt sich, ähnlich wie nach Abschluss des Malte-Lauritz-Brigge-Romans, in eine rastlose Reisetätigkeit. Venedig, Toledo, Ronda und wieder Paris. Eine Zeit quälender Schreibblockaden. Ab 1915 lebt er in München, wo in kürzester Zeit die vierte Elegie entsteht. Bereits 1899 hatte Rilke eine 28-seitige Erzählung geschrieben, die der Inselverlag 2012 wieder veröffentlicht. Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Das kleine Buch wird als Feier des Militärischen missverstanden und ein Bestseller, der sich bis heute weltweit über 1 Million Mal verkauft hat. Thorsten Hoffmann erzählt, dass sich Rilke für die Popularität und die literarische Qualität des Buches geschämt hätte. Es ist ein bisschen kurios, dass ausgerechnet dieser Kornett der größte Verkaufserfolg Rilkes war. Das ist deshalb kurios, weil er sich vor allem im Zuge des Ersten Weltkriegs sehr gut verkaufte. Viele deutsche Soldaten, aber wie man mittlerweile weiß, auch Soldaten anderer Nationen, hatten den wirklich im Tornister. Und das ist so kurios, weil das ein völlig antiheroischer Mensch eigentlich ist, um den es da geht. Ein sehr femininer, der seine ersten sexuellen Erfahrungen macht, der nie richtig ins Kämpfen kommt. Und als er dann doch mal ins Kämpfen kommt, sofort stirbt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs versetzt Rilke in eine lang andauernde Schreiblähmung. In der Zeit zwischen 1914 und 1920 wird er zum Autor ohne Werk, sprich ohne neue Veröffentlichungen. Er lebt in München, in wechselnden Pensionen und Wohnungen und in wechselnden Liebesbeziehungen. In den ersten Kriegswochen findet sich bei ihm zwar keine deutschnationale Begeisterung, wie bei Gerhard Hauptmann, Thomas Mann oder Hugo von Hofmannsthal, aber in seinen 5 Gesängen zeigt er sich in einigen Zeilen schon fasziniert vom fernsten, unglaublichen Kriegsgott. Aber diese Anwandlung ist schnell vorbei. Auf die Bitte seines ehemaligen Verlegers Axel Junkers, Beiträge für einen Kriegsalmanach zu schreiben, reagiert Rilke mit den Worten: So gerne ich Ihnen allen gewünschten Gefallen täte. Kriegslieder sind keine bei mir zu holen, beim besten Willen. Ich finde, die Welt ist aus den Fugen, aus allen Himmeln ausgerenkt und, offen gestanden, ich begreife von Tag zu Tag weniger, wie etwas so Schuldvolles dauern kann. Was die Menschen noch selber aus sich hervorbringen und fortsetzen, so menschengemacht wie die Fortschritte der letzten Jahrzehnte, genauso menschengemacht ist auch dieses unabsehliche Geschehen. Einens todestechnische verschlagener Geschäftstrieb, ein enormes Kriegsexperiment, in dem die Neugier der Menschen ihr Aufbegehren und Recht haben wollen auf die Spitze getrieben scheint. Im November 1915 dann der Schock. Rilke muss zur Musterungskommission, die ihn für tauglich zum Landsturm mit der Waffe befindet und zur österreichischen Landwehr einberuft. Nach wenigen Wochen wird er durch massive Protektion erlöst. Die mächtige Rilke-Gemeinde, prominente Schriftsteller, Anton Kippenberg, der Leiter des Inselverlags, die Familie Thurn und Taxis sowie einige Industrielle erreichen, dass er den Kriegsdienst am Schreibtisch ableisten kann. Und zwar im K&K-Kriegsarchiv in Wien. Nach einem halben Jahr wird er aus der Wehrmacht entlassen. Nach Kriegsende sympathisiert Rilke mit der Münchner Räterepublik, stellt seine Wohnung für politische Treffen zur Verfügung, besucht Ernst Toller in seinem Versteck. Doch der Schriftsteller ist eher Humanist als ein Mann der Revolution. Nach der Einnahme Münchens durch Regierungstruppen und Freikorps wird er kurzzeitig auf einer Polizeiwache festgesetzt. Rechte Randalierer attackieren ihn als Bolschewist, was seinen Plan, Deutschland zu verlassen, noch festigt. Rilke reist in die Schweiz und wird bis zu seinem Tod im Jahr 1926 dort leben. Im Schweizer Wallis schreibt er wenige Jahre später die dichterischen Werke, die er als seine wesentlichsten betrachtet. Die Duenieser Elegien und die Sonette an Orpheus. In seinem Spätwerk scheinen sich die Grenzen zwischen Sprache und Musik aufzulösen. Sie brachten das zum Klingen, was mit den Ohren nicht mehr vernehmbar ist und er die Rückseite der Musik nannte. Als andere Seite der Luft, rein, riesig, nicht mehr bewohnbar. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. Die US-Streitkräfte haben einen Vergeltungsangriff auf die Terrormiliz IS ausgeführt. Verteidigungsminister Hegseth teilte auf der Online-Plattform X mit, es handle sich um eine direkte Reaktion auf den Angriff eines mutmaßlichen Dschihadisten am vergangenen Wochenende. Dabei waren in der Stadt Palmyra 2 US-Soldaten und ein Dolmetscher getötet, sowie 3 Soldaten verletzt worden. Allerdings hat sich der IS bislang nicht zu der Tat bekannt. Weiter erklärte Hegseth, Ziel der Angriffe sei es, Waffenlager, Infrastruktur und Kämpfer der Terrormiliz zu eliminieren. Aus den Angaben des Pentagon-Chefs ging zunächst nicht hervor, wie groß das Ausmaß des US-Einsatzes ist. Auch blieb unklar, ob weitere Angriffe folgen könnten. Derweil kündigte die syrische Regierung in Damaskus ihrerseits eine Verstärkung des Kampfes gegen den IS an. Bundesjustizministerin Hubig hat einen Gesetzentwurf zur Regulierung von Mieten vorgelegt, die an die Inflationsrate gekoppelt sind. Damit solle der Anstieg der sogenannten Indexmieten bei 3,5% pro Jahr gedeckelt werden, sagte die SPD-Politikerin der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Sie habe den Entwurf bereits vor einigen Tagen in die regierungsinterne Ressortabstimmung gegeben. Ihr Ziel sei es, dass die Regelungen spätestens Anfang 2027 in Kraft treten. Laut Hubig soll dies dann für alle Indexmietverträge gelten, egal ob sie neu abgeschlossen werden oder bereits bestehen. Darüber hinaus will die Justizministerin auch Kurzzeitvermietungen regulieren. Hier sei eine Begrenzung auf maximal 6 Monate geplant. Sollte dennoch verlängert werden, würde, anders als bislang, die Mietpreisbremse greifen. Bundeskanzler Merz rechnet nach eigenen Angaben mit einer Zustimmung Italiens zum Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Ministerpräsidentin Meloni habe den Teilnehmern des EU-Gipfels fest zugesagt, die Vereinbarung im Januar zu billigen, sagte Merz im ARD-Fernsehen. Zuvor habe die Regierungschefin mit ihrem Kabinett gesprochen. Das Vorgehen sei auch mit den Präsidenten Brasiliens und Argentiniens, Lula und Milei, abgesprochen worden. Laut Merz ist die Unterzeichnung des Abkommens nun für den 12. Januar geplant. Der Europäische Rat hatte die Entscheidung über das Mercosur-Abkommen erneut vertagt. Dies löste vor allem in der Industrie Kritik aus. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie Müller sagte, die EU sende ein Zeichen der Schwäche. Das Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten betreffe mehr als 700 Millionen Einwohner und wäre damit das größte seiner Art. Ein Gericht in Frankreich hat eine 3-monatige Sperre des chinesischen Internethändlers Shein wegen illegaler Waren abgelehnt. Ein systematischer Mangel bei Kontrolle, Überwachung und Regulierung sei bei dem Unternehmen nicht festgestellt worden, hieß es in der Begründung der Richter. Eine Blockade wäre eine ungerechtfertigte Beeinträchtigung der unternehmerischen Freiheit. Shein wurde jedoch verpflichtet, beim Kauf bestimmter Produkte das Alter der Nutzer zu prüfen. Die Plattform war ins Visier der französischen Behörden geraten, nachdem Sexpuppen in Kinderoptik und Waffen angeboten worden waren. Die französische Regierung wollte Shein vorübergehend sperren lassen und kündigte Berufung gegen das Urteil an. Die frühere CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist neue Vorsitzende der parteinahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Krings durch. Kramp-Karrenbauer erhielt 28 Stimmen, Krings kam auf 21 Stimmen. Das Ergebnis ist eine Niederlage für Bundeskanzler Merz, der Krings als Kandidaten vorgeschlagen hatte. Es war die erste Kampfabstimmung um den Vorsitz seit Gründung der Konrad-Adenauer-Stiftung vor 70 Jahren. Kramp-Karrenbauer folgte auf den scheidenden Stiftungsvorsitzenden Lammert. Das Wetter. Nachts vom Südwesten bis in den Osten stark bewölkt und örtlich leichter Regen, sonst teils aufgelockert bewölkt, vor allem im Süden gebietsweise dichter Nebel oder Hochnebel. Temperaturrückgang auf +7 bis -5 Grad. Am Tage oft viele Wolken, vor allem im Westen örtlich etwas Regen, im Südosten teils heiter, teils neblig trüb, 3 bis 11 Grad mit den niedrigsten Werten in Ostbayern. Die weiteren Aussichten am morgigen Sonntag im Norden und östlich der Elbe oft bedeckt, auch sonst oft viele Wolken, teils auch länger neblig trüb. Größere Auflockerungen, vor allem in Gebirgsnähe. Höchstwerte von Ost nach West zwischen 2 und 12 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die dritte und letzte Stunde von Jedes Wort ist eine Frage. Eine lange Nacht über Rainer Maria Rilke von Burkhard Reinartz. Musik, die, welche schläft. Um bei dem reinen Wecken so wach zu sein, dass wir zu Schläfern werden, von ihrem Wachsein überholt. O Schrecken, schlag an die Erde. Sie klingt stumpf und erden, gedämpft und eingehüllt von unseren Zwecken. Schlag an den Stern. Er wird sich dir entdecken. Schlag an den Stern. Die unsichtbaren Zahlen erfüllen sich. Vermögen der Atome vermehren sich im Raume. Töne strahlen. Und was hier Ohr ist, ihrem vollen Strome, ist irgendwo auch Auge. Diese Dome wölben sich irgendwo im Idealen. Irgendwo steht Musik, wie irgendwo dieses Licht in Ohren fällt, als fernes Klingen. Für unsere Sinne scheint es einzig so getrennt, und zwischen dem und jenem Schwingen schwingt namenlos der Überfluss. Was floh in Früchte, gibt dem Kreis des Schmeckens uns seinen Wert. Was teilt ein Duft uns mit? Was wir auch tun, mit einem jeden Schritt verwischen wir die Grenzen des Entdeckens. Musik, du Wasser unseres Brunnenbeckens, du Strahl, der fällt, du Ton, der spiegelt, du selig Erwachte unterm Griff des Weckens, du durch den Zufluss rein ergänzte Ruh, du mehr als wir, von jeglichem Wozu befreit. Ich finde ja in diesem Gedicht, das kurz vor seinem Tod entstand, im Dezember 1925, ganz hochinteressant, diesen Anfang in der ersten Strophe, wo es heißt, schlag an die Erde, sie klingt stumpf, gedämpft und eingehüllt von unseren Zwecken. Das heißt also, wir, die wir zweckmäßig beispielsweise unsere Fabriken betreiben, die Erde ausbeuten, wir dämpfen bis hin zur Unhörbarkeit den Klang der Erde. Und man kann sagen, dass beim späten Rilke sehr viel Teil eines Programms ist, die Erde zum Klingen zu bringen. Das ist eigentlich auch der Impuls hinter diesem Aufsatz Urgeräusch, wo die fantastische Idee entwickelt wird, dass wir die Berglinien oder Gesteinslinien abfahren könnten mit unseren Sinnen, wie eine Grammophonnadel die Rille in einer Schallplatte abfährt und dadurch Ton erzeugt. Der Rilke-Biograf Manfred Koch. Rilke hat, wie Hölderlin, seine Texte wahrscheinlich geklopft. Er ist sie gegangen, er ist sie abgelaufen, er hat den Rhythmus erspürt. Das war ihm wichtig. Und es ist kein Wunder, dass ausgerechnet dieser Text so oft in Musik gesetzt wurde. Rilke hat es unendlich gestört und er beschwerte sich bei seinem Verleger Anton Kippenberg mit den Worten: Darf denn jeder Komponist meine Werke in seine Musikkonserven einlegen? Das zeigt auch, was für ein fantastischer Polemiker Rilke war. Unter anderem eben gegen solche Leute, von denen er behauptete, dass sie sein Werk, das doch eigentlich diesen eigenen Klang hat, längst hat. zerstören. Etwas, was die Musik in der Tat auf ihre Weise längst tat oder überschreiben konnte, indem sie dann so ein Werk eben ja durch Noten umgestaltete. Das wollte Rilke auf keinen Fall. Die Rilke-Biografin Sandra Richter. Es beeindruckt mich, dass er eine Sprachmusikalität besitzt wie kaum ein anderer Autor der deutschen Literatur. Der Autor Stefan Zweig hat einmal sehr schön gesagt, Rilke sei der Dichter, bei dem eigentlich jedes Wort schon Musik war. Und ich glaube, in der Richtung muss man auch versuchen, sich in Rilkes Gedichte hineinzufinden. Einfach ein Genießen dieser Sprachmusikalität, ohne gerade bei den schwierigen späten Gedichten sofort nach Bedeutung, nach Sinn zu fragen, nach Verständnis der herkömmlichen Art. Auch zeitgenössische Musiker schätzten die Verse Rilkes. So stellte der italienische Pianist und Komponist Ferruccio Busoni 1907 seinem Essay »Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst« die Widmung voran »Dem Musiker in Worten, Rainer Maria Rilke«, verehrungsvoll und freundlich verbunden. Als Rilkes vielleicht gelungenster Versuch, das Unsagbare der Musik in Worte zu fassen, gilt das Gedicht »An die Musik«. Musik, Atem der Statuen, vielleicht Stille der Bilder, du Sprache, wo Sprachen enden, du Zeit, die senkrecht steht auf der Richtung vergehender Herzen. Gefühle zu wem? O du der Gefühle Wandlung in was? In hörbare Landschaft. Du Fremde, Musik, du uns entwachsener Herzraum, innigstes Unser, das uns übersteigend hinausdrängt. Heiliger Abschied, da uns das Innere umsteht, als geübteste Ferne, als andere Seite der Luft. Rein. Riesig, nicht mehr bewohnbar. An die Musik ist ein Gedicht von 1918, also eigentlich aus einer sehr, sehr krisenhaften Zeit Rilkes, das letzte Jahr des Weltkriegs, eine Zeit, in der er eigentlich sehr wenig ihn selbst überzeugende Gedichte zustande gebracht hat. Man hat bei diesem Gedicht fast auch wieder dieses Gefühl, dass es ihm darum geht, diese Weite zu gewinnen, aus der, diese kosmische Weite, aus der sein Dichten erwachsen könnte. Also ein wichtiger Vers ist, du fremde Musik, du uns entwachsener Herzraum. Also die Erweiterung des Herzraums durch Musik, das ist ein ganz zentrales Programm und damit hängt zusammen diese Abwendung von einer Poetik des Schauens, konzentriert auf konkrete Dinge, und einer Hinwendung zu einer Poetik des Hörens, einer Entgrenzung des Inneren zu dem, was Rilke Weltinnenraum nennt. Die Rilke-Biografin Sandra Richter. Ich glaube, dass Rilke einer der Autoren ist, der am schwierigsten vorzulesen ist. Und zwar, weil seine Texte wie Partituren geschrieben sind. Man muss auf jedes Komma achten, auf jeden Doppelpunkt, auf jedes Ausrufezeichen. Das zu realisieren in vernünftiger Weise ist sehr schwierig. Angesichts der Musikalität seiner Sprache überrascht es, dass Rilke erst spät den Zugang zur Musik findet. Lange erscheint Musik dem feinsinnigen Dichter gerade durch ihre Wirkmächtigkeit überwältigend und bedrohlich, schreibt er der Pianistin Magda von Hattingberg im Februar 1914. Auch outet er sich als völlig unmusikalisch. Wirklich, ich behalte keine Melodie. Ja, ein Lied, das mir nahe ging, das ich 30 Mal hörte, ich erkenne es wohl wieder. Aber ich wüsste auch nicht den mindesten Ton daraus anzusagen. Das ist wohl die dichteste Unfähigkeit selber. Musik fürchtete ich fast, wenn sie nicht in einer Kathedrale vor sich ging, geradewegs an Gott hinan, ohne sich bei mir aufzuhalten. Und in Ägypten ließ ich mir erzählen und verstand es, dass im Alten Reich die Musik, so vermutet man, verboten war. Sie durfte nur vor dem Gotte hervorgebracht werden, nur um seinetwillen. Als ob er allein das Übermaß und die Verführung ihrer Süße ertrüge, als ob sie jedem Minderen tödlich sei. Ist sie's nicht, meine Freundin? Diese Äußerung, dass die Musik eine Bedrohung ist, dass sie, wie er mal sehr schön formuliert hat, dass sie ihn aus sich forthebt und ihn nicht wieder an einer sicheren Stelle absetzt. Das sich Verlieren in der Musik, diese Gefahr ist immer da. Und dann hat man aber eben auch dieses Phänomen, dass er mit zunehmendem Alter, vielleicht grob so etwa ab 1907, als er diese Beziehung mit der venezianischen Pianistin Mimi Romanelli eingeht, dass er sich immer mehr mit Musik anfreundet und schließlich dann in dem Briefwechsel mit Magda von Hattingberg 1914 ganz deutlich auch schreibt, alle Krisen, die er in den letzten Jahren durchgestanden hat, wären leichter zu lösen gewesen, wenn er früher eigentlich sich für die Musik geöffnet habe. Also da ist es dann dieser Rilke, der sich öffnet hin zum Weiten, zum Universum, zum Kosmos und auf Schwingungen in seinem Inneren hofft, die ihm die Musik bringen soll. Rilkes Musikalität durchzieht sein Werk vom frühen Stundenbuch, das er einen einzigen großen Gesang nennt, bis zum rätselhaften späten Gedicht Gong. Darin spricht er von einem Urgeräusch, das für gewöhnliche Ohren nicht mehr vernehmbar sei. Nicht mehr für Ohren. Klang, der wie ein tieferes Ohr uns scheinbar Hörende hört. Umkehr der Räume. Entwurf innerer Welten im Freien. Tempel vor ihrer Geburt. Lösung, gesättigt mit schwer löslichen Göttern. Gong. Summe des Schweigenden, das sich zu sich selber bekennt. Brausende Einkehr in sich, dessen, das an sich verstummt. Dauer, aus Ablauf gepresst, umgegossener Stern. Gong. Du, die man niemals vergisst, die sich gebar im Verlust, nicht mehr begriffenes Fest, Wein an unsichtbarem Mund, Sturm in der Säule, die trägt, Wanderers Sturz in den Weg, unser an alles, Verrat, Gong. Gong ist ja vom Oktober 1925, etwa ein Jahr vor seinem Tod. Am Ende ist eben auch interessant, dass er sich immer auf Musik bezieht, aber meistens auf das, was er die stumme Rückseite der Musik genannt hat. Also es geht da eigentlich um diese alte Tradition der Sphärenharmonie, die ja nach Pythagoras, nach dieser alten Vorstellung fürs menschliche Ohr auch gar nicht vernehmbar ist, wo Rilke eigentlich betont, dass es darum geht, ein Gehör zu entwickeln für etwas, was nicht mehr hörbar ist, für eine letzte Ordnungsinstanz, die er Musik nennt, die aber eher uns hört, als dass umgekehrt wir mit unseren gewöhnlichen empirischen Ohren es hören. Und deswegen eben auch diese Anfangszeile des Gedichts Gong, ein Klang nicht mehr für Ohren. Ja, vollkommen paradox, aber darauf zielt dann dieses Hören des ganz, ganz späten Rilke. Ich glaube, durch die Musik, durch sie, durch die Pianistin, kann ich mich so sehr an der Musik entwickeln und aufrichten, wie einst an Rodin-Skulpturen. Schreibt der Dichter an die Pianistin Magda von Hattingberg. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall plausible Einteilung zu sagen. Der mittlere Rilke, der Pariser Rilke, jetzt vor allem auch der neuen Gedichte, ist konzentriert um eine Poetik des Schauens und dann wird es mehr und mehr eine Poetik des Hörens, vor allem dann auch in den Sonetten, wo ja das erste Sonett mit diesem Vers schließt, dass der Gott Orpheus Tempel im Gehör errichtet. Interessant ist, dass Rilke die Inspiration zu den ersten Dueneser Elegien ebenfalls einem akustischen Ereignis zuschreibt. Zumindest der Legende nach, wie es seine Freundin und Mäzenin Marie von Thurn und Taxis in ihren Erinnerungen beschreibt. Es fing mit einem Brief an, den er beantworten musste. Einem Geschäftsbrief, über den er sich geärgert hatte. In so einer Lage kann man nicht dichten. Aber es ging ein starker Wind, eine Bora. Das war gut so, denn es pustete dem Dichter die Stirn frei. Rilke ging, ganz in Gedanken versunken, auf einem Weg unterhalb des Schlosses auf und ab. Da, auf einmal mitten in seinem Grübeln, blieb er plötzlich stehen, denn es war ihm, als ob im Brausen des Sturmes eine Stimme ihm zugerufen hätte. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Lauschend blieb er stehen. Was ist das? Flüsterte er halblaut. Was ist es? Was kommt? Er nahm sein Notizbuch, das er stets mit sich führte, und schrieb diese Worte nieder. Und gleich dazu noch einige Verse, die sich ohne sein Dazutun formten. 10 Jahre später, als er nach langem Warten endlich den Zyklus der 10 Dueneser Elegien beendet, ist es wieder ein akustisches Phänomen, das seinen schöpferischen Impuls begleitet. Die Elegien seien wie ein Sturm, ein Orkan über ihn gekommen, schreibt er Lou Salome. Liebe Lou, Samstag um 6 lege ich die Feder fort hinter der letzten vollendeten Elegie, der 10. Denk, ich habe überstehen dürfen bis dazu hin, durch alles, Wunder, Gnade, alles in ein paar Tagen, es war ein Orkan. Alles, was in mir Faser, Geweb war, Rahmenwerk, hat gekracht und sich gebogen. Aber nicht genug daran. Kaum war diese Elegie auf dem Papier, so ging auch schon die Sonette an Orpheus weiter. Heute ordne ich diese Gruppe und habe dir schnell auch einige, die mir die schönsten scheinen, abgeschrieben. Alle aus diesen Tagen und noch ganz warm. Dein alter Rainer. Im Februar 1922 vollendet Rilke im Schweizer Wallis im Turm von Müsott die Dueneser Elegien, deren erste im Januar 1912 im Schloss Duino an der italienischen Adriaküste entstanden ist. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nähme mich einer plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Und so verhalte ich mich denn und verschlucke den Lockruf dunklen Schluchzens. Ach, wen vermögen wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht. Und die findigen Tiere merken es schon, dass wir nicht sehr verlässlich zu Hause sind in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht irgendein Baum an dem Abhang, dass wir ihn täglich wiedersehen. Es bleibt uns die Straße von gestern und das verzogene Treusein einer Gewohnheit, der es bei uns gefiel. Und so blieb sie und ging nicht. Oh, und die Nacht. Die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum uns am Angesicht zehrt. Wem bliebe sie nicht, die ersehnte, sanft enttäuschende, welche dem einzelnen Herzen mühsam bevorsteht? Ist sie den Liebenden leichter? Ach, sie verdecken sich nur miteinander ihr Los. Weißt du's noch nicht? Wirf aus den Armen die Leere zu den Räumen hinzu, die wir atmen. Vielleicht, dass die Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigerem Flug. Interessant an diesem Einstieg in die Duineser Elegien ist zum einen, dass das Schöne hier als der Anfang des Schrecklichen bezeichnet wird. Das heißt, dieser Text verabschiedet sich von einer Ästhetik des nur Schönen und integriert eben auch das Schreckliche. Man kann ergänzen das Hässliche, das Überwältigende, das Bedrohliche in die Kunst. Thorsten Hoffmann. Zum anderen ist interessant, dass das Gedicht mit einem Ich gleich als dritten Wort beginnt. Wer, wenn ich schrie, also ein Ich sehr prominent setzt, sozusagen ein schreiendes Ich sogar, das ja schon im Konjunktiv hat. Also es wird nicht wirklich geschrien, sondern es wird nur über das Schreien nachgedacht. Dann aber dieser Schrei sozusagen verschluckt. Und das Ich verschluckt sich fast selbst mit diesem Nicht-Schreien. Denn interessant ist, dass innerhalb dieser ersten Strophe das Personalpronomen vom Ich zum Wir wechselt. Also man kann sagen, aus dieser sehr subjektiven, einzigartigen Situation tendiert der Text immer mehr zu einer anthropologischen Perspektive. Es geht nicht darum, was ein Ich alleine erlebt, sondern es wird über Fragen des Menschseins nachgedacht. Und das ist eine Tendenz, die bei Rilke im Spätwerk zunimmt. Jeder Engel ist schrecklich. Und dennoch, weh mir, ansing ich euch, fast tödliche Vögel der Seele, wissend um euch. Wohin sind die Tage, Tobie, da der strahlendsten einer stand an der einfachen Haustür, zur Reise ein wenig verkleidet und schon nicht mehr furchtbar? Träte der Erzengel jetzt, der Gefährliche, hinter den Sternen, eines Schrittes nur nieder und herwärts, hoch aufschlagend erschlüge uns das eigene Herz. Wer seid ihr, frühe Geglückte, ihr Verwöhnten der Schöpfung, Höhenzüge, morgenrötliche Grate aller Erschaffung? Pollen der blühenden Gottheit, Gelenke des Lichts, Gänge, Treppen, Throne, Räume aus Wesen, Schilde aus Wonne, Tumulte stürmisch entzückten Gefühls und plötzlich, einzeln, Spiegel, die die entströmte eigene Schönheit widerschöpfen, zurück in das eigene Antlitz. Die Engel der Elegien werden in der zweiten Elegie einmal bezeichnet als fast tödliche Vögel der Seele. Also da haben sie wieder in den Engeln diese Vorstellung von einer Bezugnahme auf den Kosmos, auf die Kräfte, die im Universum wirken und die den Menschen derart maßlos übersteigen, dass wenn er ihn ganz sozusagen erliegen würde, dass das ihn auch zerstören würde. Ich würde einfach sagen, die Elegien kreisen eigentlich um dieses Konzept, die gewaltigen Naturkräfte als Kräfte am Grunde der Seele in unserem Inneren fühlbar zu machen. Das könnte man rational am ehesten eben übersetzen in eine Rede über das Unbewusste. Also ich würde Rilke auch als eine Art Parallelaktion immer zu Freuds Mythologie des Unbewussten beschreiben. Und Rilke gestaltet die Kräfte, die uns übersteigend im eigenen Inneren wirksam sind, als solche mythologische Wesen, als Engel. Manfred Koch. Nach den Betrachtungen der ersten Elegien münden die siebte und neunte Elegie in eine Feier des Daseins und den Aufruf zur Wandlung. Hier sein ist herrlich. Nur wir vergessen so leicht, was der lachende Nachbar uns nicht bestätigt oder beneidet. Sichtbar wollen wir's heben. Wo doch das sichtbarste Glück uns erst zu erkennen sich gibt, wenn wir es innen verwandeln. Nirgends, Geliebte, wird Welt sein als innen. Unser Leben geht hin mit Verwandlung, und immer geringer schwindet das Außen. Preise dem Engel die Welt, nicht die unsägliche. Ihm kannst du nicht groß tun mit herrlich Erfühltem. Im Weltall, wo er fühlender fühlt, bist du ein Neuling. Drum zeig ihm das Einfache, das, von Geschlecht zu Geschlechtern gestaltet, als ein unsriges lebt, neben der Hand und im Blick. Sag ihm die Dinge. Er wird staunender stehen, wie du standest bei dem Seiler in Rom oder beim Töpfer am Nil. Zeig ihm, wie glücklich ein Ding sein kann, wie schuldlos und unser, wie selbst das klagende Leid rein zur Gestalt sich entschließt, dient als ein Ding oder stirbt in ein Ding und jenseits selig der Geige entgeht. Und diese von Hingang lebenden Dinge verstehen, dass du sie rühmst. Vergänglich trauen sie ein rettendes uns, den Vergänglichsten, zu. Wollen, wir sollen sie ganz im unsichtbaren Herzen verwandeln, in, o unendlich, in uns. Wer wir am Ende auch sein. Erde, ist es nicht dies, was du willst? Unsichtbar in uns erstehen? Ist es dein Traum nicht, einmal unsichtbar zu sein? Erde, unsichtbar. Was, wenn Verwandlung nicht ist ein drängender Auftrag? Erde, du Liebe, ich will. Diese Idee, dass der Auftrag des Menschen eigentlich Verwandlung der Welt ist, das ist was, was ganz zentral ist. Also die Vorstellung, dass das, was wir als Menschen spezifisch leisten können, die sozusagen Übertragung der Außenwelt in unsere Innenwelt, also diese Dinge, die er sieht, in eine Form zu bringen, die sowohl die Außenwelt würdigt, als auch das eigene mit reinbringt. Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Nur unsere Augen sind wie umgekehrt und ganz um sie gestellt als Fallen, rings um ihren freien Ausgang. Was draußen ist, wir wissen's aus des Tiers Antlitz allein. Denn schon das frühe Kind wenden wir um und zwingen's, dass es rückwärts Gestaltung sehe. Nicht das Offene, das im Tiergesicht so tief ist, frei von Tod. Wir haben nie nicht einen einzigen Tag den reinen Raum vor uns, in dem die Blumen unendlich aufgehen. Wäre Bewusstheit unserer Art in dem sicheren Tier, das uns entgegenzieht in anderer Richtung, riss es uns herum mit seinem Wandel. Doch sein Sein ist ihm unendlich, ungefasst und ohne Blick auf seinen Zustand, rein so wie sein Ausblick. Und wo wir Zukunft sehen, dort sieht es alles und sich in allem und geheilt für immer. Und wir? Zuschauer, immer, überall, dem allen zugewandt und nie hinaus. Uns überfüllt's, wir ordnen's, es zerfällt. Wir ordnen's wieder und zerfallen selbst. Wer hat uns also umgedreht, dass wir, was wir auch tun, in jener Haltung sind von einem, welcher fortgeht. Wie er auf dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt. So leben wir und nehmen immer Abschied. Die achte Elegie beginnt ja am Anfang schon gleich mit so einer Entgegensetzung zwischen dem Blick der Tiere und dem menschlichen Blick. Und das Besondere ist, dass die achte Elegie diese These vertritt, dass wir nicht so offen nach außen schauen können, wie das eben Tiere können. Also dass das spezifisch Menschliche immer die Distanz ist, dass wir nicht das sind, was wir sehen, dass wir Abstand haben. Thorsten Hoffmann, Literaturwissenschaftler und Präsident der Internationalen Rilke-Gesellschaft. Wenn wir nicht so schauen können wie die Tiere, ja, was machen wir denn dann? Und daraus folgt die in den letzten Elegien dann eben ganz prominente Idee, wir verwandeln Außenwelt in Innenwelt. Wir verbinden eben unser Inneres mit dem Äußeren, weil wir so ein starkes Bewusstsein von diesem Inneren haben, was eben die Tiere nicht haben. Also insofern kommen die Duineser Elegien am Ende, obwohl sie oft für so religiöse Lyrik gehalten werden, wegen der Engelmotive, zu einer ganz emphatischen Anerkennung des Menschlichen. Also sich zu fragen, was ist jetzt das, was wir als Menschen leisten können, was die Tiere nicht können und was die Engel, also bei Rilke gedacht, als das unendliche Bewusstsein nicht kann. Nämlich diese Verbindung von Sinnlichkeit und Geistigem in uns. Und wieder mal ist es eine seiner Musen, die Rilke zu einem neuen Werkzyklus anregt. Den Sonetten des Orpheus, die direkt nach den Elegien entstehen. Balladine Klossowska schenkt ihrem Geliebten den Druck einer Zeichnung des Renaissance-Malers Cima da Conegliano und hängt diesen in seinem Arbeitszimmer auf. Der mythische Sänger Orpheus spielt, an einen Baum gelehnt, die Lyra und besingt eine Schar von Waldtieren. Balladine Klossowska war wie viele von Rilkes Freundinnen selbst Künstlerin, allerdings eher des leichteren Gebietes, also Gestalten, Gelegenheitskunst und dergleichen. Sie richtete ihm sein Schloss Musotte ein, wie er es zärtlich nannte, und sorgte dafür, dass es ihm gut gehen sollte, brachte der Haushälterin das Kochen bei und war um ihn herum, so er es aushielt. Balladine Klossowska sagte, wir waren wie glückliche Kinder, die miteinander spielten. Tatsächlich hat er, Klossowska, mitunter ausgehalten und seine Mäzene dafür eingespannt. Sie hat sich zugleich um Rilke sehr gekümmert und hat versucht, ihn zu motivieren, immer wieder. Bevor er die Elegien schrieb, schenkte sie ihm Ovid. Sie war diejenige, ganz sicher, die mit dafür gesorgt hat, wie Rilke sagte, dass er wieder frei war zum Schreiben und dass er sich zurückziehen konnte. Es war eben jener große Liebesimpuls, der ihm das Spätwerk mit ermöglichte. Da stieg ein Baum, o reine Übersteigung. O Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr. Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren, gelösten Wald von Lager und Genist. Und da ergab sich, dass sie nicht aus List und nicht aus Angst in Sicht so leise waren, sondern aus Hören, Brüllen, Schrei, Gerühr schien klein in ihrem Herzen. Und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen, mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Wandelt sich rasch auch die Welt wie Wolkengestalten, alles Vollendete fällt heim zum Uralten. Über dem Wandel und Gang, weiter und freier, währt noch dein Vorgesang, Gott mit der Leier. Nicht sind die Leiden erkannt, nicht ist die Liebe gelernt, und was im Tod uns entfernt, ist nicht entschleiert. Einzig das Lied überm Land heiligt und feiert. Beim ersten Sonett, wie bei den Sonetten überhaupt, kommt es meiner Meinung nach darauf an, die übliche Art des Verstehens, die auf Bedeutung, auf Sinn angelegt ist, erst mal hinter sich zu lassen. Also man müsste eine andere Art von Verstehen demgegenüber einnehmen, hat Rilke selbst gesagt und deutlich auch gemacht, dass es ein Hinhören sein muss. Also wir müssen uns um diese Texte an uns rankommen lassen, einfach hörend diesem Sound hingeben. Anders kann man es nicht bezeichnen. Der Sound ist ganz, ganz unglaublich. Es ist ein Drive eigentlich in diesen Sonetten darin, ja eben speziell auch eine Rhythmik, die ihresgleichen sucht. Das ist ein Rhythmus, der uns packt, der uns ergreift und den wir einfach zunächst mal einfach auch wirken lassen sollten und nicht von Anfang an nach Bedeutungen suchen. Ein Gott vermag's. Wie aber, sag mir, soll ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier? Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier Herzwege steht kein Tempel für Apoll. Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr, nicht Werbung um ein endlich noch erreichtes. Gesang ist Dasein. Für den Gott ein leichtes. Wann aber sind wir? Und wann wendet er an unser Sein die Erde und die Sterne? Dies ist's nicht, Jüngling, dass du liebst, wenn auch die Stimme dann den Mund dir aufstößt. Lerne vergessen, dass du aufsangst. Das verrinnt. In Wahrheit singen ist ein anderer Hauch. Ein Hauch um nichts, ein Wehen im Gott, ein Wind. Veritable Lyrik funktioniert nicht so, dass man aus lebhaften inneren Erlebnissen heraus irgendwie Sprache formt, sondern die wahre Sprache ist eigentlich eine Sprache, die Bedeutung zerspielt. Ein Hauch um nichts, ein Wehen im Gott, ein Wind, eine Sprache, in der Bedeutungen sich verlieren ins Schwebende, ins fast Luftige, ins nicht mehr Fassbare. Für Rilke wird der Begriff der Schwingung, je älter er wurde, immer wichtiger. Im Grunde hat er die Welt, auch einen bestimmten Ausschnitt aus der Welt, einen Aufenthalt an einem See oder einen Gang durch eine Berglandschaft, als Schwingungsgeschehen wahrgenommen. Und den Zusammenklang solcher Bewegungen im Raum bezeichnet er als Schwingungsgeschehen. Es ist bei Rilke so, dass die ganze Welt und der ganze Kosmos ein ungeheurer Bewegungszusammenhang ist. Er hat an der zeitgenössischen Naturwissenschaft vor allem das aufgenommen, dass das Greifbare, das Feste mehr und mehr verschwindet gegenüber Energien, die wirken, gegenüber Bewegungskonstellationen. Und das wird in den Sonetten immer wieder auch betont, gerade in so einem Aufruf wie wolle die Wandlung, also stelle dich nicht auf festes Erstarrtes ein, sondern auf ein unablässiges Schwingungsgeschehen. Wolle die Wandlung, o sei für die Flamme begeistert, drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt. Jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert, liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt. Was sich ins Bleiben verschließt, schon ist's das Erstarrte. Wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Graus? Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte. Wehe, abwesender Hammer holt aus. Was das Religiöse in den Duinese Elegien und den Sonetten an Orpheus angeht, muss man ja zunächst mal betonen, dass Gott jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Stundenbuch keine große Rolle mehr spielt. Also das Wort Gott kommt schon noch vor und Göttliches, aber die religiösen Hauptfiguren sind die Engel oder ist der Engel. Und der Gott Orpheus ist ja im Grunde ganz angelegt, vor allem als Figur auch des Hiesigen, also der Weltimmanenz. Er ist ein Gott, der sich ständig zwischen dem Bereich der Lebenden und der Toten hin und her bewegt, aber im Grunde auch wieder bezogen auf die Fruchtbarkeit im Hiesigen, in der irdischen Welt. Ein Gott, der die Kräfte, die aus dem Vergehen, dem Sterben entstehen, ins Leben hinüberbringt. Der orphische Gesang überwindet für Rilke die Grenze zwischen Leben und Tod. Er möchte mit den Duineser Elegien und den Sonetten an Orpheus Fruchtbarkeit und Seligkeit, das Schöne und das Schreckliche als notwendige Bedingung eines gelingenden Lebens wieder zusammenführen. Es gibt bei Rilke durchgehend diese Lehre von der Einheit von Tod und Leben als quasi ein Handlungsvorschlag für den Umgang mit Todesangst. Dass also gesagt wird, die gewöhnliche Verdrängung des Todes, indem wir eigentlich überzeugt sind, wir leben immer und dann haben wir ab und zu negative Erfahrungen und ganz am Ende kommt der Tod. Und dann, wenn es soweit ist, überfällt uns grenzenloses Entsetzen und wir sträuben uns, wir schreien, dass das eigentlich überwunden werden muss. Tod ist groß. Wir sind die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Wer nicht der Fürchterlichkeit des Lebens irgendwann mit einem endgültigen Entschlusse zustimmt, ja, ihr zujubelt, der nimmt die unsäglichen Vollmächte unseres Daseins nie in Besitz. Der geht am Rande hin. Der wird, wenn einmal die Entscheidung fällt, weder ein Lebendiger noch ein Toter gewesen sein. Die Identität von Furchtbarkeit und Seligkeit zu erweisen, dies ist der wesentliche Sinn und Begriff meiner beiden Bücher. Der Tod ist die uns abgekehrte, von uns unbeschienene Seite des Lebens. Wir müssen versuchen, das größeste Bewusstsein unseres Daseins zu leisten, das in beiden unabgegrenzten Bereichen zu Hause ist, aus beiden unerschöpflich genährt. Nur wer die Leier schon hob, auch unter Schatten, darf das unendliche Lob ahnend erstatten. Nur wer mit Toten vom Mohn aß, von dem ihren, wird nicht den leisesten Ton wieder verlieren. Nach dem Tod des Dichters schreibt Lo Andreas Salome in ihrem Buch des Gedenkens: Ein Missverständnis liegt ganz nahe. Und es hat wirklich rilkische Poesie oft und oft in eine falsche Romantik gerückt. Denn der da sang, meinte schon früh, schon von Beginn an, mit dem Hinweis auf das Sterbliche, nicht den Tod, sondern das Leben. Ihm war Poesie diejenige Wirklichkeit, worin beides eins ist. Und nur weil die grob gesunden Dinge solche Zumutungen, mit dem Tode etwas zu tun zu haben, ablehnen, darum hielt er sich unter denen auf, die schon etwas davon erfuhren, zwischen denen er an einer Grenze entlang gehen konnte, auf der die armen, unzulänglichen Worte von Tod und Leben sich vertauschen konnten. Das Tödliche hat immer mitgedichtet. Nur darum war der Sang so unerhört. Das steht in einem Briefgedicht an Erika Mitterer vom Oktober 1925, also etwa auch wieder ein Jahr vor seinem Tod geschrieben und ist eine erschütternde Lebensbilanz, anders kann man es nicht sagen. Voran geht eine lange Passage, ein Gedicht, in dem er beschreibt, er leide seit seiner Kindheit an einer Wunde, die sich nicht schließe. Das heißt, er sagt im Grunde, es ist eine seelische Wunde, die in meiner Kindheit aufgebrochen ist und die ich nie bewältigt habe. Aber diese Wunde, die liegt dieser Schaffenskraft zugrunde. Zwischen 1923 und 1926 hält sich Rilke viermal als Patient im Walliser Sanatorium Valmont auf, wo er vier Jahre später auch sterben wird. Beim ersten Aufenthalt im Dezember 1923 wiegt er 49 Kilogramm, leidet unter allgemeiner Schwäche, diffusen Schmerzzuständen und Neigung zu Geschwüren und Abszessen. Der behandelnde Arzt hält die Beschwerden für überwiegend psychosomatisch-hypochondrisch. Erst viel später, zu spät, wird in Rilkes Todesjahr ein Bluttest gemacht, mit der Diagnose Leukämie im Endstadium. Rilke hat sein Leben lang immer wieder Unwohlsein und Schmerzen empfunden, sich krank gefühlt. Schon 1903 schrieb er Lou Salome: Ich habe immerfort Schmerzen und lebe in lauter Ungemach. Was mir wehe tut, hat vielleicht dieselbe Ursache wie die Angst. Hinter beidem sind wohl Unregelmäßigkeiten im Blutumlauf, die entweder ungewöhnliche Geisteszustände erzeugen oder die jede Stelle des Körpers schmerzlich betonen. In den Jahren vor seinem Tod erlebt Rilke auch kurze Phasen neuen Lebensmuts. Er schreibt noch viele neue Gedichte, allerdings nur noch auf Französisch. Die Natur steht dabei im Mittelpunkt. Pflanzen, Bäume, der Wandel der Jahreszeiten, einige Gottgedichte, das Thema Abschied und Hymnen an die Rosen, seine Lieblingsblumen, die er im Rosengarten von Musotte mit Leidenschaft pflegt. Anfang 1925 bricht er ein letztes Mal nach Paris auf, für ein gutes halbes Jahr. Er wird in der Kunstszene herumgereicht und genießt es. Man hat mir in den großen literarischen Clubs und den maßgebenden Salons einen Empfang bereitet, auf den ich nicht gefasst war. Aber das Schöne dabei ist, dass man in dem oberflächlichen Getriebe der Geselligkeit immer wieder einzelne Menschen entdeckt, die im Stillen von einem wussten. Rilke ist jetzt eine europäische Berühmtheit. Er trifft Schriftsteller wie Paul Valéry, André Gide oder die Schauspielerin Elisabeth Bergner. Doch nach einem halben Jahr Paris sind seine Kräfte aufgebraucht. Er reist mit Baladine Koslowska zurück ins Wallis. Dort beginnt Anfang 1926 im Sanatorium Valmont eine letzte, fruchtlose Behandlung. Lou Andreas Salome. Rainer Maria Rilke verschied am 29. Dezember 1926 unter den Zeichen einer chronischen Sepsis. Nachdem an ihm, der so viel unter ärztlicher Obhut gestanden, nicht zuvor an eine drohende Leukämie hätte denken lassen. Und die Hilfe sowie die Pflege seiner Umgebung rühmen dankbar noch die Worte in schwachen Bleistiftzeichen vom Sterbebett. Das war das ihm menschlich noch Erfahrbare. Darunter steht, weit darüber hinaus, der einzige Satz: Aber die Höllen. Einige Tage nach seinem Tod in Valmont wird Rainer Maria Rilke am 2. Januar 1927 auf dem Friedhof der Bergkirche von Raron im Beisein von wenigen Freunden begraben. Es hat geschneit, ein eiskalter Tag. Vorsorglich hatte Rilke sich im Testament jeden priesterlichen Beistand verbeten. Der Bewegung meiner Seele aufs Offene zu, wäre jeder geistliche Zwischenhändler kränkend und zuwider. Die Violinistin Alma Moody, eine gute Freundin Rilkes, spielt zum Abschied für den großen Virtuosen der deutschen Sprache das Adagio aus Johann Sebastian Bachs Violinsonate in E-Dur. Auf dem von einer Steinmauer umfassten schlichten Grabstein sind die Zeilen eingraviert: Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Lou Andreas Salome würdigt ihren besten Freund im Buch des Gedenkens. Hier aber bin ich bei dem, was letztlich allein erklärt, wodurch von Rilke eine so überlegene Wirkung auf andere ausgehen konnte. Warum er, der so oft rastlos Klagende, so vielen Berater und Helfer erschien. Das war, weil noch aus den Löchern und Fetzen seiner eigenen Zerrissenheit eine innere Grandiosität sich entblößte, die ermutigte und hinriss. Nichts wäre fälschender als ein Bild, sich vorwiegend aus seinen Klagen, seinen Enttäuschungen an sich selber zu formen. Man muss sich ständig vor Augen halten, dass das, was sein Wesen am härtesten bedrängte, eben seines Wesens künstlerische Außerordentlichkeit war. Was ihn von anderen unterschied, war dieses unentwegte Zugehen auf das eine, letzte, auch des Künstlers in ihm. der unbeschreibliche Ernst der Frage, ob und wann er Zutritt dazu habe. Doch der Körper ist es, der sich nicht in die erstrebte Einheit fügen lässt, sich ihr entgegenstemmt, zwischen Tier und Engel einklemmt.